Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Juhu. Guten Abend. Was ist da los? Priviert. Ramon, wir warten auf dich. Hallo, habe ich nicht gesagt? Hallo, hört ihr mich? Ja, mein Profi ist wieder am Start. Toll. Heute wieder in guter Mannstärke. Ja. Beginnen wir doch mit einem lustigen Thema. Most flat earthers consider themselves very religious. Was soll ich zu dem, was ich so schon länger sage, dass das vielleicht sowas wie Christenpropaganda ist, diese Flat-Earther-Geschichte? Aber steht denn irgendwo in der Bibel, dass das eine Scheibe ist? Nee, ich habe so den Zusammenhang ein bisschen gezogen, weil wer flache Erde glaubt, der glaubt auch die anderen Geschichten oder so, Ja, das, ja. Ja, Aber. wobei, wenn du halt mal den Status erreicht hast, dass du an die flache Erde glaubst, glaubst du halt auch einfacher an Engel und Dämonen und Genau. daran, dass du nicht zum Zahnarzt soll, weil er dir immer eine Sonde in den Zahn mit einpflanzt. Dabei ist es total einfach, dich selber rauszuholen. Also, ihr kennt ja die Dinge so. Also, nein, wenn du etwas runterscrollst, da wird es relativ interessant, wie viele Menschen in der Alterskategorie noch ein Stückchen weiter, zwischen 18 und 24, wissen, glauben, dass die Erde rund ist. 66%. Also ich finde das in der 18- bis 24-Kategorie schon ziemlich heftig. So, also ich weiß nicht, 66, also schaut euch die Zahlen an. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich bin mir nicht sicher, ich habe Zweifel. 16%. 16% haben Zweifel. Ich könnte nicht sichere Schuhe selber zubinden. So, ich. Also wie kann man denn da auch, was ist man für ein Mensch, wenn man da other oder not sure ankreuzt? Also das, weil oben steht ja, I'm skeptical, have doubts. Also wenn ich, das ist ja, also eigentlich ist hier schon eine Antwort für, ich kann es nicht so genau sagen. Und wer dann other not sure ankreuzt, sagt dann, ich habe gar keine Ahnung, wovon sie reden eigentlich. Wurde da vielleicht die Gruppe der Befragten irgendwie eingeschränkt oder so? Adel könnte vielleicht auch sein, ich habe keinen Bock, die Anfrage zu beantworten. Also das könnte es vielleicht auch sein, aber so genau habe ich mir die Studie nicht angeguckt. Aha. Also warte, ist die Erde jetzt eine Scheibe oder nicht? Das weiß keiner so genau. Ne? Die Erde OPEX ist stellt die hohl. harten Fragen. Oh, Erde ist hohl, also muss sie eine Kugel sein, OPEX. Das ist doch ganz klar. Nein, die Erde ist in Bananenform. Jetzt, also Leute, so nicht. Also Also. back to the basics. Also Jetzt nicht das neueste Bild von der Erde, wie die angeblich aussehen soll. Muss ich mal raussuchen. Kann ich dann mal weitergeben. Suche ich mal raus. und war nicht irgendwie die ganze Zeit die Rede davon, dass diese Millennial-Generation so die schlauste und tollste und super duper. Ach, Scheißdreck, echt. Ja, 66%, ey. mit der Tide Pod Challenge. Also. Aber ja, wenn man sich anguckt, wie viele Leute hier denn was mit der runden Erde anfangen können, fragt man sich auch nicht, warum mittlerweile Drag King und Queer Desires bei Jesus einziehen. Ich meine, Jesus ist eh Glaubensfrage, aber dass jetzt Jesus Crossdresser war oder homosexuell. Ich weiß nicht, wenn das den Leuten wichtig ist, aber irgendwie, es ist irgendwo einfach ein totes Pferd weiterhin schlagen. So. Also vielleicht in den USA noch weniger wie in Europa, aber meine Güte, könnt ihr mal die Finger von der Wüstenreligion lassen und mal, ich, keine Ahnung, irgendwas Abel, anderes machen. das gibt es ja auch bei Computerspielen. Wir alle haben doch gelernt, dass Samus Aran auch trans ist. Also vielleicht ist das einfach nur so eine Fortsetzung. Ist ja so ein Wahn von den SJWs, dass sie in allem dann irgendwo queere Figuren entdecken. Damit ihr wahrscheinlich ist es auch so zwangsläufig, wenn du das in allen Medien und Kultur haben willst, dann siehst du das da halt auch. Keine Ahnung. Ist aber schon interessant, dass in alle kulturellen Inhalte diese Ideologie halt rein interpretiert wird. Und man das dann überall in Ja, kulturellen aber Inhalten. Also. ich denke halt auch, dass ja, ach, jetzt habe ich den Faden verloren. Mist, was wollte ich denn sagen? Ja, stimmt, ich wollte sagen, dass ja auch die Sozialisten oder andere haben ja auch gesagt, Jesus ist ein Sozialist und Jesus ist dies und Jesus ist jenes. Das ist halt das Problem mit solchen Projektionsflächen. Ja, aber Jesus hat doch, glaube ich, in Matthäus hat er gesagt, dass um in das Himmelreich Gottes aufgenommen zu werden, dass du all dein Eigentum verkaufen musst und dass es für eine reiche Person schwerer ist, in das Himmelreich Gottes aufgenommen zu werden, wie für ein Kamel durch das Nadelöhr zu gehen oder irgendwie sowas. Also ja, und hier ist das Buch, also der Artikel, den wir gerade eingeblendet haben, das ist das Buch hier, ist voll von kulturmarxistischen Einflüssen, die man sich zu Gemüte führen kann. Minority Biblical Criticism. Minority Biblical Criticism. Oh mein Gott. Colonialism and the Bible. Psychoanalytic mediations, okay, between Marxist and postcolonial readings. Oh, of God. The Bible. Marxist reading of the Bible, ja. Ja. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, das ist Opium in Reinform. Ja, Atheisten sind aber eigentlich große Spielverderber, weil Religion ist ja eigentlich kostenlos. Und wenn du zu kostenlosen Opium Nein sagst, dann bist du ja eigentlich ein Spielverderber. Also, Religion ist ja auch eigentlich Pay to Win, oder? Ja, auch. Mit Salz kommst du in den Himmel. Hier haben wir wunderbare Nachrichten. Wir haben uns jetzt entschieden, Kinder und viel Ehen nicht mehr mit Steuergeldern zu belohnen. Aus Gründen. Ja. Naja, nee, eigentlich nicht. Wir haben uns entschieden, für die Ränge und für das Publikum so zu tun, als würden wir das nicht mehr anerkennen. Und wenn du weiter runterschaust, steht da, dass halt diese Menschen, die eigentlich Ehepartner wären, also Drittfrauen und Viertfrauen und sowas, dass die dann eine eigene Bedarfsgemeinschaft werden, wenn sie Hartz IV bekommen, also SGB-II-Leistungen. Das heißt, wir zahlen weiterhin zahlen wir mehr Geld, als eigentlich meiner Meinung nach Sinn macht. So. Weil erstmal, klar, wir tun jetzt so, als würden wir das nicht anerkennen, aber das Geld fließt ja weiter und zwar mehr wahrscheinlich noch, wenn es eine eigene Bedarfsgemeinschaft ist. Das heißt ja schon mal, dass du eigene Miete kriegen kannst, etc. pp. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass du gerade ziemlich eurozentristisch von der deutschen Position her argumentieren tust und dass du das dir nicht erlauben darfst, eine fremde Kultur zu kritisieren. Und da allgemein fand ich deinen Beitrag gerade ziemlich als Hassrede. Und aber bitte hör auf, Gefühle dazu. Aber Abel, wenn er nicht eine andere Kultur kritisieren darf, dann darfst du ihn auch nicht darin kritisieren, weil du ja dann sozusagen über Proxy über die Kultur redest und wie man mit ihr umgehen darf. Das darfst du auch nicht bestimmen. Das müssen die Leute bestimmen, die von der Kultur auskommen und nicht du. Hör auf zu mansplaining. Oh, shit. Ja, auf jeden Fall. Ja, man macht hier Symbolpolitik. Wir hatten das ja mal als positiven Ausdruck, dass wir nicht genug Symbolpolitik machen. Also ich finde, wir machen genug Symbolpolitik, wenn wir so einen Kackdreck hier machen. Tja, ja, eigentlich ist es ja das Gesetz wörtlich genommen sozusagen. Also man sagt dann irgendwie, ja, hier steht ja die Definition ist so, also legen wir das jetzt so fest. Und auf der anderen Seite, ja, also mit diesen ganzen Bedarfsgemeinschaften, da gibt es ja auch jede Menge Probleme. Also du kannst ja quasi jetzt, angenommen, du bist jetzt in einer WG mit irgendeiner Frau und dann geht sie in Hartz IV oder du in Hartz IV, dann weiß das mal nach, dass du einfach nur mit der zusammenlebst, aber das keine Bedarfsgemeinschaft ist zum Beispiel. Und gerade hat im Chat der Oscar Wilde-Fan angemerkt, dass er denkt, dass es dann sogar so ist, dass die Person mehr Geld bekommt, wie wenn es in der Bedarfsgemeinschaft ist. Ja, mit Sicherheit sogar, weil wie ich gerade schon gemeint habe, dieses mit der Bedarfsgemeinschaft bedeutet halt eben eigentlich, dass man sich da erstmal umeinander kümmern muss, ne, bevor das Geld dann da fließt. Und also war meine Ursprungsinterpretation vollkommen falsch und die Überschrift des Artikels müsste lauten, Kinder und Vieleden werden jetzt mit noch mehr Steuergeld belohnt. Also, finde ich gut. Also, generell, klasse. Ja, und auch so vom, wofür wir halt eben uns, also, wo wir halt eben den Staat losschicken, dass er sich drum kümmert, ne? Also, es gab ja auch mal diesen Vergleich von wegen, wie viele Steuerfahnder es gibt und wie viel Hartz IV Sozialfahnder es halt gibt, die gucken, ob irgendwo jemand mehr als eine Zahnbürste besitzt oder so. So nach dem Motto hier Bedarfsgemeinschaft. Also dumm ist, dass sie nicht austauschbar sind, beliebig, ne? Kannst du so einen Hartz-IV-Spion da nicht ins Finanzamt schicken, leider. Was wächst denn jetzt, die Angst oder die Zahl der Übergriffe? Die Angst vor den Übergriffen. Weil tatsächlich werden wir ja von Tag zu Tag sicherer in Deutschland. Also. Generell in Europa. Und das ist Hassrede, was sie hier machen. Das darf so nicht sein. Aha. Ja, das ist das Interview mit einem, mit einem Wissenschaftler, der sich damit, also im Endeffekt, wir sind von vielen Leuten darauf angesprochen worden, dass wir das Thema nochmal aufgreifen sollen, weil halt im Alltag das wohl bei vielen Leuten eine Rolle spielt, dass sie halt auch bemerken, dass mehr Leute Messer mit sich rumtragen, als es früher der Fall war. Ich kann das jetzt aus meinem persönlichen Bekanntenkreis so nicht bestätigen, aber mir ist das von vielen Leuten so glaubhaft zugetragen worden. Und das bestätigt der Herr Wissenschaftler hier in diesem Artikel auch, in diesem Interview. Er sagt, es ist halt eine allgemeine Tendenz, dass alle Jugendlichen das machen. Und er geht auch explizit darauf ein, dass es Leute mit libanesischem, türkischem und osteuropäischem Hintergrund halt verstärkt machen. Aber im gleichen Satz sagt er auch, aber die Deutschen machen es genauso und da besteht kein Zusammenhang. Ob da jetzt kein Zusammenhang besteht, das kann sich jeder mal überlegen. Also ich weiß nicht, was man großartig noch zu dem Thema sagen kann. Es ist ein gesellschaftlicher Trend, der Polizei wohl auch Sorgen macht. Und wir sollten es nochmal ansprechen und deswegen ein interessantes Interview, der sagt ein paar Punkte, die interessant sind, aber wie gesagt, das Fazit ist das, was ich gerade gesagt habe und ja, ob er es nur sagt, um auf der sicheren Seite zu sein oder ob der das wirklich so meint, kann ich nicht sagen, aber naja. Ja, das ist auch eine Meldung, die durch die Medien gegangen ist. Im Zusammenhang mit Indymedia ist da wohl ein Bekennerschreiben eingegangen, dass einige Linksaktivisten da eine Moschee angegriffen haben. Das steht im Zusammenhang mit der Türkei und dem Kurdenkonflikt und dem Konflikt in Syrien. Da gibt es wohl auch ein Video, das muss man nicht unbedingt abspielen. Die Personen da auf dem Bild sieht man, die schmeißen im Endeffekt einen Stein gegen eine Scheibe und dann Molotow-Cocktails rein, einer fliegt, glaube ich, rein, einer fliegt daneben, bin mir nicht so ganz sicher. Und das ist halt, gehört leider auch zur Kriminalitätslage mittlerweile in Deutschland dazu, dass solche Sachen halt immer öfter passieren und schon eine gewisse Normalität hat. Es wurde zwar wieder sich ein bisschen empört, aber wenn ich mir überlege, dass Indymedia ja gerade noch vor ein paar Monaten massiv auch in der Kritik war, als Plattform für umtriebige Leute, die nichts Gutes im Sinne fühlen, ob man das nicht mal irgendwie einschränken sollte. Das Thema hat sich ja anscheinend komplett erledigt. So, und jetzt erscheint sie wieder im Nebensatz, wenn sowas passiert. Von wann ist denn der Artikel? Den kannte ich. Anfang der Woche, glaube ich. Okay. Das Bekennerschreiben auf Indymedia selbst habe ich, glaube ich, vor ein paar Wochen schon gesehen gehabt. Also ja, vielleicht ist es auch schon 2 Wochen her. Ich gucke nochmal, wann der Artikel war. Passt schon. Das ist doch alles ein aufgebauschtes Problem. Jetzt hör doch mal auf. Ja, also wie gesagt, gerade das in die Media da im Zusammenhang genannt wurde, das hat mich besonders darauf aufmerksam gemacht. Ansonsten ja, gibt gut, es das ist halt nicht mehr in die Media links unten, sondern jetzt halt direkt auf der Indie-Media-Seite irgendwie. Ich kenne mich da bei der Struktur von Indie-Media auch nicht gut genug aus, aber es ist halt nicht mehr das, was verboten worden ist, sondern es ist jetzt was anderes. Das heißt, die haben jetzt eine Subdomain zugemacht und der Rest wird weiter betrieben. Finde ich gut. Klasse. Also am 11.04. ist der Artikel erschienen und am 8.04. ist wohl das Bekennerschreiben gekommen und am 25.03. ist die ganze Aktion passiert. Ja, und dann hatten wir ja letzte Woche letzte Woche wollten wir ja noch nicht drüber berichten, weil es einfach die Nachrichtenlage noch nicht so klar war. Ich meine, großartig viel hat sich da jetzt in den letzten Tagen nicht mehr raus ergeben. Ich denke mal, jeder wird sich mit dem Fall befasst haben, ne, dass der Jens Ruther wohl dafür verantwortlich war. Die Hintergründe sind ja auch beleuchtet worden. Und ich habe mich da hauptsächlich daraus informiert aus ausländischen Quellen, weil da teilweise einfach auch ein paar Sachen zusammengefasst wurden, die im deutschen Nachrichten so nicht unbedingt gekommen sind. Unter anderem halt beispielsweise auch der komplette Klarname wurde da genannt, was ja in Deutschland, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile überhaupt machen. Und ja, traurig, dass es passiert ist und ich weiß nicht, was ich noch sonst dazu sagen soll. Was sind eure Gedanken zu der ganzen Sache? Es gab wohl auch eine sehr große Kontroverse online bei Twitter, aber ich habe mich da aktiv von fern gehalten, weil ich da einfach nichts zu sagen kann auch. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwas mitbekommen? Außer das Übliche. Nee, nicht wirklich. Also ich finde das auch hier ISIS, Bataclan, was gibt's denn da? Ach so, er wäre fast auf das Konzert gegangen, oder was? Narrowly missing the attacks on the Bataclan. Also er war wohl auf einem Konzert von einer Band mit einer ähnlichen Musikrichtung, die dort an dem Ort stattgefunden hat, eine Zeit davor. Und ein anderer Bekannter hat halt berichtet, dass er sich darüber schockiert geäußert hätte. Ja. Also inwieweit man das jetzt gewichten muss, weiß ich nicht, aber das wäre beispielsweise vielleicht eine von den kleinen interessanten Informationen, die den ausländischen Medien dann halt, auch wenn sie vielleicht nicht so großen Informationsgehalt haben, sind sie vielleicht noch interessant, wenn man sich mit dem Fall noch weiter befassen möchte. Ich weiß nicht. Okay, aber mir fehlt gerade noch die Information. Also er war empört über das, was 2015 passiert ist und hat jetzt 2018 entschieden, in eine Menschenmenge reinzufahren mit seinem Auto. So, inwiefern ist das so verbunden? Ja, über die Kneipe, glaube ich. Über jemanden aus der Kneipe, der das wusste. Okay. Das ist die Kneipe-Bar. Ja, also was da das Tätermotiv ist, ich weiß jetzt nicht, was im Endeffekt, wie das von der Staatsanwaltschaft gehandhabt wird, was dem unterstellt wird konkret. Aber ich meine, dass der Herr psychisch verwirrt war, ist, denke ich mal, klar. Ja, sowieso. Welches Motiv der dann hatte, dass er dann ausgerastet ist, das gemacht hat, weiß ich nicht. Eine kleine Information, die ich noch gesehen habe, die mich ein bisschen gewundert hat. Ich hatte einen Nachrichtenbericht gesehen, Da hatte ein Journalist so die Stelle nochmal gezeigt, wo das passiert ist und hat darauf hingewiesen, so ja, normalerweise stehen hier so Verkehrspöller, dass man eben von der Straße, wo der reingefahren ist, normalerweise nicht einfach so auf den Platz fahren kann, aber wegen einer Baustelle waren diese Pöller zu dem Zeitpunkt nicht da. Das fand ich noch ein interessantes Detail, aber ob das, wie gesagt, was da jetzt, wie die Zusammenhänge sind, die kann ich leider für keinen konstruieren und ich möchte da keine Theorien aufstellen. Ja, okay. Weiter unten im Artikel steht drin, dass er Selbstmordpläne an Freunde weitergegeben hat, die er selber geschmiedet hat und dass er Probleme mit den Behörden hatte wegen Gewalt und Drogenvergehen. Wenn ich mir dann auch denke, ja, komm, Bodybuilding, Drogen, Gewalt, ja, ich hört sich ein bisschen schon fast Stereotyp für mich an. Ich glaube, dass das Bataclan halt eher eine Clickbait-Aufmerksamkeitshascherei von Daily Mail ist und dass halt er einfach geistig halt über den Jordan gegangen ist, weil er halt, weiß nicht, irgendwas genommen hat zum Trainieren. Würde ich jetzt konstruieren aus den Informationen weiter unten im Artikel. Also, ja. Hier, das ist ein sehr interessanter Artikel. Geheimdienste machen Druck im Internet. Nachrichtendienste wollen Überwachungswerkzeuge fest in Internetprotokollen verankern. Das lassen die Webingenieure noch nicht zu. Jetzt planen NSA und Co. einen neuen Anlauf. Also, da ist man dann schon so weit auf der beim ZDF, dass man nur schreibt NSA und Co. Die Deutschen haben keinen Geheimdienst oder so. Da schreibt man NSA und Co. Also, Die können ja alles und haben da überall ihre Abhörstellen eingebaut und so. Ich finde es einfach nur hart peinlich von dem Autoren, von dem Artikel, dass man, weißt du, da war eine Ingenieurskonferenz und man hat sich über neue Verschlüsselungsstandards hat man abgestimmt und da gab es auch ein Voting, ob man in den Standard für die Polizei eine Backdoor mit einbauen soll oder nicht. Und jetzt hat man Nein gesagt und in der Überschrift steht drin, jetzt planen NSA und Co. Meine Güte, Alter. So wenig Eier. So, wir müssen das negativ framen, weil die USA, die sind böse, die haben den NSA. Die Deutschen, die würden niemals jemanden überwachen oder abhören. Das hat die NSA und Co. So hört sich das gut an. Geschrieben wie von einem Marketing-Experten, nicht wie von einem Journalisten. Typisch ZDF, Alter. Was ist der Name ja, wa? Weicherling oder was? Aber ja, das war es auch schon. Ja, bullyhunters.org gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Wurden die weggemobbt? Hoffentlich. Muss mich auch entmuten. Ja, das ist hier eine relativ schnell geplatzte Aktion. Ich glaube, es hat ungefähr ein Wochenende gedauert, bis es die nicht mehr gab. Und zwar haben sich hier Leute aufgerufen gefühlt, Frauen für bessere Verhältnisse im Online-Gaming zu sorgen. Ja, also es gibt da zu viel verbales Harassment gegen Frauen im Online-Gaming. Und die haben sich eine besonders tolle Idee einfallen lassen, wie sie das Ganze jetzt verbessern können. Nämlich, sie werden professionelle Counter-Strike-Spielerinnen engagieren. Und die kann man dann, wenn man harassed wird als Frau, also wenn dann jemand sagt, you stupid kid, dann kann man die aktivieren, diese Bully Hunters, und die schleusen dann einen Spieler auf dem CSGO-Server ein, der dann denjenigen jagt, der so böse harassed hat. Ja, aber ich meine, was soll das? Also ich habe immer, wenn ich Videospiele gespielt habe, habe ich mir, wenn ich von jemand anderem auf Small bekommen habe, habe ich mir immer gedacht, ha, so ein schlechtes Spiel, ich spiele das nie wieder. Das muss so einfach sein, dass ich das mit 2 Promille spielen kann. Ist doch cool, wenn du dann jemanden Professionellen gegen dich am Zocken hast. Gerade bei den professionellen Spielerinnen, das ist doch so, dass die Teams, also die weiblichen Teams in CSGO ja irgendwie nicht so wirklich ja, mit mittelmäßigen Spielern aus der männlichen Fraktion mithalten können. Deswegen, also ich hätte es lustiger gefunden, hätten die tatsächlich Erfolg gehabt, weil das wäre wahrscheinlich eher nach hinten losgegangen. Es wäre auch irgendwie produktiver, wenn diese Bully Hunter einfach mal Seminare anbieten würden für alle Leute, die harassed werden oder irgendwie nicht klarkommen mit Worten im Spiel, dass sie dann vielleicht mal gecoacht werden, wie man antwortet drauf oder wie man damit umgeht und dass man vielleicht nicht es persönlich nehmen soll, weißt du, so, nur, ich meine, ja. Lass uns da mal reingucken in das Video. Das ist ein Twitch-Stream von denen gewesen, da haben sie erklärt, wie das Konzept funktioniert. Das ist ziemlich lustig. This is a type of harassment that over 21 million female gamers have experienced. It was at this moment when we saw that it was not just trash talking. It was straight up harassment. So that's when the Rose Thorn, our casual gamer, decided to call on one of our bully hunters. What the Rose Thorn did in this case was use our new tool on her mobile device. We'll show you later how our tool works. But let's see what happens now. So the bully hunter has now been alerted and should be joining the game soon. Okay, pause right there. Now zoom in to the bottom left corner. It says our... Das ist übrigens Lag von dem Twitch. Bully Hunter has just entered the game. See, Bully Hunter 77 has joined the game. Now our victim, the Rose Thorn, and our Bully Hunter can communicate with one another. Let's take a look at how that plays out. Now let's zoom out and roll the footage, please. Man beachte auch den Chat auf der rechten Seite. And there it is. Pause right there again, please. Now, our bully hunter has asked the Rose Thorn live in-game who is harassing her. And our victim then immediately replied. Let's zoom in again on the bottom left-hand corner. Now, you see there, the tool connected these two. A victim with a bully hunter. Okay, so now Bully Hunter 77 knows the name of the harasser, and she is ready to take action. Now we are going to switch over to Bully Hunter 77 screen to watch the hunt. Cut to that feed, please, and play it. So we are watching our Bully Hunter. She knows who the harasser is, and she is on the hunt. You can still hear the harassment in the background. It doesn't stop. So now Bully Hunter 77 is looking for the harasser. And it looks like she's going to use her... Meine Fresse, Alter. Meine Fresse. Ich glaube, das reicht auch. Was soll das? Sowas kann sich nur jemand ausdenken, der wahrscheinlich in seinem Leben 12 Minuten Videospiele gespielt hat. Die wussten wahrscheinlich vorher nicht, was CSGO ist. Also sorry, ich komme nicht klar, Alter. Ist ja, mal abgesehen davon, dass es halt völlig schwachsinnig ist, ne? Weil du kannst bei CSGO ja nicht so einfach, also kannst du vielleicht bei einem Casual-Spiel, aber bei einem Ranked-Spiel steigst du ja nicht einfach in ein Match ein. Hm. Ne? Was ist, wenn das ein Teamkiller ist, der sie bullied? Oder jemand aus dem eigenen Team fängt er dann, oder weiß der das dann und dann spawnt er ins andere Team, oder? Aber dann kann er ja gar nicht mit ihr kommunizieren. Ah, ja, das sind aber alles Schwierigkeiten, ne? Ja, und welcher Spielmodi das jetzt überhaupt ist, wenn es halt ein normales Teamplay ist, dann hat man da ja eigentlich auch bestimmte Sachen, die man machen muss. Und da ist ja nicht eins von den Objectives, dass die sich eine Person rauspickt und dann die direkt tötet. Also bringt die ja im Endeffekt auch das ganze Gameplay dadurch durcheinander. Ja, also als Spieleentwickler würde ich mir überlegen, wenn es halt irgendwelche Apps von außerhalb gibt, die halt irgendwie außerhalb von der eigenen Plattform das Koordinieren irgendwie ins Spiel einzugreifen von außen, auch um so Leute reinzurufen. Also ich würde das unterbinden, weil das stört doch total das Gameplay. Ihr Männer schon wieder mit eurer toxischen Logik. Das ist alles gut, das ist für das Gute. Seid ihr etwa dafür, dass die, Gute. Ja, seid ihr etwa dafür, dass die Leute hier genervt werden? Das kann doch nicht sein. So. Ich bin dafür, dass Leute damit klarkommen. Kampagne gewesen. Das kommt ja jetzt bestimmt auch gleich noch. Die haben ja mit allen Zahlen total übertrieben, haben alles gefaked. Es waren teilweise die gleichen Personen, die halt Harasser waren und die so getan haben, als ob sie harassed werden, aber das kommt jetzt bestimmt. Ja, das war alles geskriptet. Nichts davon war live, obwohl sie das so ein bisschen so dargestellt haben, also von diesem Twitch-Stream. Das waren alles vorher aufgenommene Sachen. Sie haben. Wie, da kann man gar nicht pausieren bei so einem CSGO-Spiel. Sie haben auch einfach mal Milchmädchenrechnungen auf Basis von irgendwelchen Studien gemacht, haben gesagt, so und so viele Gamerinnen gibt's und hier steht, dass so und so viel Prozent von irgendeiner Studie halt schon mal betroffen waren, also rechnen wir das mal hoch. Das war von einer Umfrage von 2012, die keinen wissenschaftlichen Standard erfüllt hat, mit 874 Teilnehmerinnen. 84 davon haben gesagt, dass sie ein Spiel aufgehört haben zu spielen. Und die 3 Millionen, mit denen sie dann gesagt haben, dass 3 Millionen harassed worden sind, die Zahl haben sie halt extrapoliert. Also, und das Ding ist halt... ich weiß nicht, auf der sozialen Gerechtigkeitsschiene. Das Lustige ist ja, dass das Argumentationsmuster, was man hier findet, machen sie ja auch auf der ökonomischen Seite, machen sie auf allen anderen Bereichen. Die sagen einfach nur, wir sind die Guten, da passiert was, was nicht in Ordnung ist, drehen an den Zahlen und dann kommt irgendwas heraus, wo man von 84 Leuten auf 3 Millionen kommt. Und du kannst die Zahlen auch hochrechnen, das kann man auch machen, das Problem ist nur, dass die Zahlen, deine Ursprungszahlen, halt dann relativ sicher sein sollten. Und wenn die halt einfach kritisiert werden können, aufgrund mangelnden wissenschaftlichen Standards, aufgrund mangelnder Konsolidierung mit einer Ethikkommission, wie man es in wissenschaftlichen Kreisen macht, dass es halt nicht peer-reviewed ist. Wenn so Sachen halt dann nicht der Fall sind und man dann die Zahlen groß rechnet, macht man sich halt einfach nur lächerlich. Also Abel, das sagst du nur, weil du Frauen nicht leiden kannst, okay? Ja. Also man muss halt auch noch wissen, dahinter steht eine Werbeagentur. Das heißt, eine Werbeagentur hat sich gedacht, was können wir mal machen, was gut irgendwie für unsere Virtue Signaling ist. Und dann haben sie sich gedacht, oh ja, Online-Harassment. Und dann haben sie hier diese eine Tante aufgepickt, die da, das ist auch so eine bunthaarige Body-Positive-Tante, die steht da irgendwie an der Spitze, die hat mal in irgendeiner Fernsehshow in Amerika mitgemacht und dadurch so einen D-Promi-Status. Und ja, nur kam halt übers Wochenende auch raus, dass diese Dame halt auch durchaus auf Twitter halt gerne mal andere Leute stupid nennt oder halt das, was andere Leute als harassing oder Harassment definieren würden, gemacht hat. Also wie immer, wenn wir es machen, ist das okay, das Credo des Ganzen. Ja, und die Leute, die halt richtig in die Scheiße gegriffen haben, das sind die Sponsoren. Vor allem Steel Series, also die haben super viel Flack übers Wochenende bekommen, als rauskam, dass diese Frau auf Twitter halt selber ein Bully ist und das halt, nachdem diese Twitch-Präsentation, wo die man halt mit ein bisschen Kenntnis des Spiels sofort zerpflücken konnte, raus war. Und ja, und natürlich ist passiert, was passieren musste. Die Leute haben sich alle zurückgezogen, die sowohl Steel Series als auch Cyber Power PC, was auch immer das ist. Ja, also die haben jetzt alle nach dem Wochenende Schadensbegrenzung betrieben und haben gesagt, nee, das wurde uns anders dargestellt. SteelSeries hat zum Beispiel gesagt, wir sind gar nicht, wir hatten mit Bully Hunters nicht wirklich was zu tun. Wir hatten nur mit dieser BCN oder BNC, dieser Werbeagentur aus Chicago da zu tun, die dahinter steht. Also ganz klarer Fall so von, oh, wir brauchen dringend einen Rainbow Hair Cheatwink, der unsere Sache hier machen kann, das ist voll in gerade. Ach, du hast Lust, dann mach das mal. Hier, angeblich hat sie kein Geld erhalten und hätte auch nur das Geld für praktisch das Hosting und die Programmierung der Seite etc. erhalten und nichts für die Arbeit als Charitable Bully Hunter. Aber gut, ja, jetzt will die Frau auf alles verzichten, aber sie kriegt ja auch nichts mehr, weil es keine Sponsoren mehr gibt. Ich dachte auch, dass ich irgendwo gelesen hatte, dass die Organisation, an die man spenden wollte, eine Organisation war, die nach dem Harvey Weinstein-Skandal ins Leben gerufen worden ist. Genau, jetzt wollen sie das Geld an MeToo spenden. Also MeToo oder Time's Up. Time's Up. Ist ja auch nicht viel besser. Nee, natürlich nicht. Wir damit unterstützen sie halt irgendwie irgendwelche Prozesse von Millionärinnen über Sachen, die vor 20 Jahren passiert sind, aber nicht Leute, denen es schlecht geht. Ja, also dieser Marketing-Ansatz ist da natürlich besonders perfide. Da möchte ich noch ein anderes Beispiel geben, das steht nicht im direkten Zusammenhang, aber es ist eine ähnliche Story. Da geht es um den Teabagging-Skandal. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Es hat sich mittlerweile alles erledigt. Es war im Endeffekt, die Story ging folgendermaßen, es war so eine Game-Konferenz, PAX, und da war halt eine Spielejournalistin und die hat halt irgendwie gespielt und die meinte so, ja, hier, mir wurde gerade hier so ein neues Spiel gezeigt und dann wurde ich danach im Spiel geteabagged und ja, dann gab es natürlich einen Aufschrei und das ist alles mehr oder weniger im Sande verlaufen alles. Und eine Spieleentwicklerfirma, die da in den Fokus geraten war, zu Unrecht, weil die damit auch nicht wirklich was zu tun haben, die haben dann einfach Folgendes gesagt, okay, wir drehen das Ganze jetzt um und wir machen jetzt einen neuen Spielmodus, Confirmed Teabagging. Das heißt, in dem Spielmodus geht es nur darum, dass du halt, ja, wenn du die Gegner im Spiel umgelegt hast, dann machst du halt den Teabagging-Move. Also du duckst dich quasi einmal über der Leiche von denen, was halt diesen Teabagging symbolisieren soll. Und dafür kriegst du die Punkte. Und das benutzen die jetzt quasi als positiven Marketingansatz. Den Namen des Spiels weiß ich leider nicht. Also so gut war es Marketing wohl doch nicht. Aber das, ja. Das aber ordentlich präsentiert hier. Nicht den Namen wissen, aber hier das ist das so nicht. Also einmal ja, ich weiß nicht. Ja, also, habt ihr den Teabagging-Skandal gar nicht mitbekommen? Doch, habe ich. Aber du musst die Quellen einreichen. Ich hab dich lieb. weiter im Text. Es gibt hier eine britische Firma, die stolz darauf ist, dass sie keinen Gender Pay Gap haben, sondern dass sie generell den Frauen etwas mehr Geld zahlen. Und das Interessante ist, dass es halt eine Produktionsfirma ist, die halt hauptsächlich konservative ja, Ansichten im Channel mal, wenn die doch den Frauen mehr zahlen, haben sie doch einen Gender Pay Gap. Ja, haben sie, aber es wird beschrieben als No Gender Pay Gap, weil sie Frauen 5% mehr bezahlen im Schnitt. Weil Logik und Frauenrechte und weißt du. Und auf jeden Fall. Unglaublich, ey. Das ist so lächerlich, oder? Ja. Und das Ding ist halt auch, die tun halt es auch richtig vermarkten. Und ich frage mich da so, wenn ich jetzt ein Programm hätte, das Wolke 7 heißt, Kulturmarxismus aktuell, und nur kulturmarxistische Sendungen in dem Programm laufen. Und die dann als Marketingstrategie ankommen und sagen, schaut mal, alle unsere Mitarbeiter folgen der völkischen Idee. So, dann wäre das doch auch irgendwie merkwürdig, so wo du dir denken würdest, so, ihr seid konservativ und jetzt kommt ihr mit dem Gender Pay Gap an. Das macht doch keinen Sinn. So, das machen doch Linke auch nicht, sagen dann, ja, guck mal, aber hier haben wir von Julius Evola haben wir eine extra Ausgabe in der Firmenzentrale stehen, von ihm irgendeine Schrift oder so. Ich finde es einfach merkwürdig, wie eine Firma, die sich generell um konservative Ansichten bemüht und die verkauft und damit Erfolg hat, warum die eine linken Talking Point als positives Marketing-Event versuchen zu verkaufen. Wo ich mir einfach ja, ich kann dir sagen, warum, so, Ebel. Warum? The Left can't meme. Ja. Da sieht man es mal wieder. Ja. Wie schlecht die meme können. Ja. Ja. No Gender Pay Gap. Ja, das macht mich auf jeden Fall wütend. Wo ich mir einfach nur so denke, so, hey, ich bin jetzt selber jetzt auch nicht unbedingt super konservativ. Ich bin eher so, keine Ahnung, ich beschwere mich gerne so, das ist meine politische Ausrichtung. So, aber mein Ding ist einfach nur, wenn ich das schon lese, so ein konservativer Sender, der sich mit dem Pay Gap dafür schmückt. Müssen wir nochmal ein Wort generieren, irgendwie so Complainist oder so. Get on it. Ja. Nee, aber ja, toll, Channel 5 News oder wie der Sender heißt, doch, Channel 5 News, ja. Also das solltest du besser vorbereiten, wenn du nicht weißt, wie der Sender heißt. Wie sieht denn das aus? Also, ja, aber Mars, du musst einfach verstehen, der Ewe ist Complainist, so, der beschwert sich einfach gern. Sag mal, kannst du mal aufhören, den Ewe Complain zu schämen? Ja, meine Fifis, die tun weh. Ja, das Complain-Shaming hier. Also mach weiter, Ebel. Du verstehst einfach nicht, worum es beim Complainismus einfach wirklich geht. Also ich bin ja schon Post-Complainist, so ich bin schon fertig mit Beschweren. Ja, das ist gut. Also ich bin überhaupt schon eine Stufe weiter, ich bin Mimimist. Eben seinen eigenen Complainismus. Microblogging, Zitat aus dem vorigen Artikel wollte ich noch kurz sagen. At Unilever UK, for instance, women earn around 9% more than men, wow, reflective of the fact that 70% of those working in manufacturing roles are male, while more than half, 50.7% of all management positions at the consumer goods giant are occupied by women. Also im Endeffekt bei Unilever verdienen Frauen 9% mehr, weil mehr Männer auf der Arbeiterebene sind und die Managementpositionen ungefähr 50-50 ausgeglichen sind. Ja, das ist ja der berühmte Gender Pay Gap, oder? Moment, ja. Wenn das Unternehmen groß genug ist, kann man halt verschiedene Sektoren zusammenlampen und dann sieht die Statistik schon wieder ganz anders aus. Ja, aber dann gibt es ja in den niedriger bezahlten Jobs, gibt es dann mehr Männer als Frauen und damit sind dann Männer mehr Geld also als Gruppe bekommend. Und das ist wiederum Pay Gap und so. Ach, keine Ahnung, ist alles Schwachsinn, okay? Es ist egal. Bei Unilever, also wenn du dort in den unteren Rängen arbeitest, das ist nicht unbedingt angenehm, auf einer Raffinerie zu arbeiten. Also wenn du da einen Arbeitsunfall hast, dann hast du danach halt einen Nierenschaden oder so oder stirbst halt relativ schnell. Und da ist es, wenn du dann im klimatisierten Büro hockst, angenehmer, wie wenn du halt auf der Raffinerie, auf dem Gelände halt rumgammeln tust. So, willst du sagen, dass Frauen nicht in der Raffinerie arbeiten können? Hm? Ja. Okay, gut. Weil sie es nicht wollen. Weil es halt, also, weil es halt schwere Arbeit ist, die halt auch gefährlich ist. Also, so, keine Ahnung, kommst nach Hause, hast Nierenschaden, denkst dir, fett, jetzt kann ich Medikamente nehmen, wegen meinem Nierenschaden. Weißt du, so keine Ahnung. Da ist es schon angenehmer, dann einen Artikel zu schreiben, so die Klimaanlage ist sexistisch, weil die Männer tun die immer runterstellen, weißt du? Ja. Mikroblogging, chinesische Plattform, Weibo verbannt homosexuelle Inhalte. Muss ich ehrlich sagen, fand ich merkwürdig, weil eigentlich ist es in China mit der Zensur eher so, dass du eigentlich die Freiheit hast, alles zu kritisieren. aber wenn du dich organisieren möchtest, dann kommt sofort der Staat. Also wenn du dich positiv oder negativ organisierst, wenn du zum Beispiel sagst, der Bürgermeister in der Nebenstadt, der macht einen super hervorragenden Job und dann eine Demo machen möchtest, wo du einfach nur eine Parade für den machst, das ist nicht erlaubt. Und du kriegst einen Haufen Probleme, wenn du versuchst, sowas zu machen und genauso, wenn du gegen irgendwas demonstrieren möchtest. Aber scheinbar wird halt die Zensurschraube wieder enger angezogen. Also, ja, fand ich merkwürdig. Ja, was heißt denn homosexuelle Inhalte? Ich sag mal, irgendwie so prinzipiell sind doch auch sexuelle Inhalte wahrscheinlich auf Weibo nicht so verbreitet. In Twitter und so, die halten sich, die nehmen das ja auch raus, oder? Auf Facebook irgendwelche Bilder und so weiter, das wird doch alles gelöscht. Das ist jetzt so besonders sozusagen da dran, dass homosexuelle Inhalte auch rausgenommen werden oder ist da was anderes gemeint? Ja, aber das Wichtige ist, dass wenn wir in einem Kontext von China Inhalte rausnehmen aus dem Internet, sofort über Verbannung und Zensur sprechen. Und wenn wir im deutschen Kontext über genau dieselbe Tätigkeit reden, dann bedeutet das Overblocking und dann ist das richtig und wichtig und das NetzDG bringt Liebe und Frieden für die Menschen. Also Moment, willst du mir sagen, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird? Nein. Okay. Dann haben wir das geklärt. Also den genauen Hintergrund kenne ich da jetzt nicht. Also erstmal könnte man meinen, dass China einfach generell alles irgendwie beschränken will. Und Verzeihung, die machen ja ihr Netz auch immer enger, was die ganzen Überwachungssachen angeht. Das haben wir auch immer wieder hier als Thema. Und ich könnte mir vorstellen, ohne den Artikel jetzt gelesen zu haben, dass da vielleicht auch sowas dahinter steht wie, ja, okay, vielleicht geht es da auch um irgendwelche Aktivistengruppen und irgendwelche NGOs und die haben dann vielleicht auch politischen Einfluss. Vielleicht rechtfertigen die das damit. Nicht, dass ich das verteidigen will. Aber das Ansatz war auch mein Gedanke. Dass irgendwelche Minderheitengruppen deswegen auch ungehalten werden, damit die sich nicht organisieren und eine politische Macht bekommen. Genau, da geht es ja im Prinzip nicht um die homosexuellen Inhalte, sondern um die Inhalte, wo sich Homosexuelle verbünden oder so, um das dann, was ich nicht positiv zu verbreiten oder so. Ja. Und ich muss zugeben, ich weiß jetzt nicht, wie stark der homosexuelle Flügel in der kommunistischen Partei in China ist. Ich könnte mir ganz unironisch vorstellen, dass sie da halt schon irgendwelche Vertretungsorgane oder sowas haben, aber ich meine, die sind über China. Die haben auch in relativ großen Sendungen, die halt von Hunderten von Millionen Menschen gesehen werden, haben sie auch Transsexuelle, die dann mit in der Jury sitzen, bei so einer Sing-Show und so. Also Also mein Gedanke war eher, dass das in Sachen Organisation halt ausartet. Also wenn du dich organisieren möchtest, bist du sofort raus aus dem Internet, wirst blockiert. Mhm. Also, aber ja, okay. Oftmals ist es auch so, dass wenn ein deutscher Schreiberling darüber schreibt, ich weiß nicht inwiefern, die Leute dann tatsächlich irgendwie was aus China richtig mitbekommen oder es halt auch nur, wie unten steht, DPA, abgeschrieben von der Presseagentur ist. Ja, okay, im Text steht jetzt ein bisschen was anderes, ne? Dass eben es schon darum geht, die sexuellen Inhalte rauszukriegen. Zur Ordnung und Sicherheit. Ja, heiter könnte man ja auf Englisch mit gay übersetzen. Ja. Ja, hier haben wir interessante Zahlen, wie es denn um die Akzeptanz von Homosexualität in einer kleinen Auswahl von Ländern bestellt ist. Und ich fand es irgendwie ganz interessant, dass halt viele Länder, die man dem Westen zuordnen könnte, da eher mehr offen sind für die Akzeptanz von Homosexuellen. Und dass zum Beispiel in Afrika du eher so Werte von 95% Ablehnung hast und im Westen halt jetzt auch nicht komplett nur positiv Griechenland, obwohl im antiken Griechenland das ja weit verbreitet war, hast du nur 53, aber es ist halt schon irgendwie, ja, keine Ahnung, du wirst in Nigeria geboren und du hast 98% der Bevölkerung findet dich dämlich, so, ich weiß nicht. Ja, aber das kann doch nicht sein, Abel. Ich glaube dem nicht, okay? Weil mir wurde doch immer gesagt, dass alle Kulturen gleich sind. Warum ist da überhaupt eine Verteilung? Warum ist das überhaupt ein unterschiedliches Ding, je nach Region? Kann doch nicht sein. Ist es irgendein Kolonialismus? Das kommt drauf an, wie hart da das Patriarchat getobt hat. Und wo das Patriarchat am härtesten getobt, nee, Moment mal. Das kommt ja auch nicht hin. Ja. Ah nee, ich mache ja Spaß. Es ist halt echt einfach so eine ernüchternde Sache, sowas zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben doch alle von dem Tarek Tesfu gelernt, dass er in Afrika und so die Ablehnung von Homosexualität nur auf den Kolonialismus zurückzuführen ist. Von daher. Ja, klar, ja. Dann sind aber die Kolonien alle abgezogen, so großteils, und es bleibt da immer noch so. Ja, weil das ist so eine höllische Nachwirkung, wenn dir das Patriarchat erstmal rechts und links eine gehauen hat. Dann brauchst du Jahrhunderte, bis du dich erholt hast. Okay, ja. Ja, okay. Nee, das ist halt echt einfach traurig. Ja, bitte aber nicht erwachsen, ne? Mit Quoten. 20 politically incorrect songs that be wildly controversial today. Na, da bin ich ja mal gespannt auf die Liste. Zeremonienmeister, scrollen Sie. Kung Fu Fighting. Aha, ja, okay. Oh Gott. Mit Erklärung? Bitte? Mit Erklärung? Naja, das ist ja klar, das ist so Stereotyp halt. Billie Jean und Sammy Chung. Funky Chinaman from Funky Chinatown, das ist natürlich totale Cultural Appropriation und halt sich als weißer Mann übers Kung-Fu kämpfen, das kannst du ja vorstellen, das kannst du eigentlich nicht machen. Mhm. Ist klar. Weiter unten gibt es noch einen richtigen Hammer. Wartet, ich muss nur raussuchen. Brown Sugar, oh Mann, ja klar. Was, seid ihr eigentlich noch ganz dicht? Ihr redet hier über Lyrik. Also das ist ja im Deutschen so ein bisschen getrennter, aber im Englischen ist es ja auch Lyrics. Ja. Also, dass man jetzt den Leuten da... Oh, Ja, aber sie haben mit der Analyse, dass es heute kritischer gesehen würde, gar nicht unrecht. Ne? Ja, aber ist das nicht eher traurig, wenn wir sagen, die Kunst hat heute weniger Freiheiten als in den 70ern? Ja, das ist schon, aber ich frage ich mich gerade, ob das überhaupt stimmt, so, wenn man dann diese Texte von den aktuellen Stars oder so denkt, die sind ja auch häufig irgendwie so. Ja, aber die sind ja auch nur noch in eine Richtung kontrovers, wenn, nämlich Ficky Ficky. Und vielleicht ja, richtig. bei manchen Gewalt. Aber das ist ja sozusagen anerkannt. Was nicht anerkannt ist, ist hier. Oh. Weiter unten kommt es richtig gut. Ebony and Ivory. Oh, von Jackson und McCartney. Ja, wenn man sich darüber aufregt, ist natürlich eine gute Sache, weil das ist ja nur einer von den Songs, die gerade halt den Rassismus aufs Korn nehmen. Ja, und also McCarthy and Wonder meant well with their hyperliteral interpretation of race relations, but their message of people are the same, there's good and bad in everyone, so let's just get along, would be interpreted as hilariously naive by the more woke fractions of today's cultural discourse. Oh, Taylor Swift, tu weg. Also ich finde das auch schon geil, dass sie hier in ihrer Liste von Sachen, die heutzutage schlimm wären, Dinge haben aus den Nullerjahren. Ich meine, das ist ja jetzt wohl kaum eine andere Welt gewesen, aber scheinbar wohl schon. Also ich muss da schon sagen, das ist natürlich alles Blödsinn. Vorhin ging es noch um Sklaverei und irgendwelche Sachen, die man auch im historischen Kontext sehen muss. Funky Chinaman, ja, in den 70er Jahren, die chinesischen Einwanderer in Amerika, Funky Chinaman ist vielleicht nicht mal irgendwie eine Abwertung, ja. Das muss man doch auch dann in der Zeit sehen. Ja, wobei ich meine, wenn man sagt, ja, irgendwer ist gay oder das ist gay oder irgendwie. Wobei das ja. Ja, aber mit den Einwanderern aus China gab es speziell in den USA ein Gesetz, was gegen die diskriminiert hat, weil zu viele gekommen sind und sie den lokalen Leuten die Arbeitsplätze weggenommen haben, weil die immer 14 Stunden gearbeitet haben und dann geschlafen haben und wieder arbeiten wollten. Deswegen hat man die eingeschränkt, also per Gesetz, weil man sich gedacht hat, es kann nicht sein, dass sie den anderen Leuten die Arbeit wegarbeiten. Also. Hier haben wir Do They Know It's Christmas. Da bin ich wahrscheinlich der Einzige in der Runde, der sich da aktiv dran erinnern kann. Das war schon ziemlich groß damals, dass so viele Leute zusammengekommen sind. Da war ja ein Chor praktisch aus den 50 größten britischen Musikern zu der Zeit. Und hier wird dann dem Song vorgeworfen, dass er zwar Geld für die Hungerkatastrophe in Äthiopien damals erspielt hat, aber sie haben es mit einem Song getan, der den ganzen Kontinent von Afrika als so beschreibt, dass er kein Wasser, keine Bäume oder keine Freude hat. Ja, Gott, ich kann gar nicht so viel kotzen. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie Lyrik funktioniert? Bei dieser Band-Aid-Sache, ich weiß jetzt nicht, ob die Ursprünge mal wirklich redlich waren, aber heutzutage ist das ja auch nur irgendwie Geschäftemacherei. Die Ursprünge waren durchaus redlich. Ja, ich weiß, deswegen sage ich, ich weiß nicht, ob das damals redlich war. Ich glaube, das redlich war mit dem Ebony and Ivory, das war genauso. Die sollten mal die aktuellen Kampagnen da machen, ja. Ich meine, war doch genau die gewollte Propaganda damals, ne? Das war genau das, was gewollt wurde, was bekannt gegeben wird. Guck mal, jetzt gehen sie auch schon auf Elton John los, den Schwulen. Oh, schwuler weißer Mann, hallo, cis. Patriarchat. Island Girl, what you wanting. Borderline Fetishization. Island Girl, Black Boy, what you in this island world. Black as coal, but she burn like a fire. Okay. Ebony and Ivory. Uh-huh. Guck mal, man muss halt wirklich echt Textverständnis gegen 6, so gegen Note 6 haben, um nicht damit klarzukommen. Ja, auch wirklich gar keine Ahnung davon, wie Lyrik funktioniert. Dass das halt nicht eine realistische Abbildung deiner Umwelt ist. Oh Gott, rape me. Rape me, my friend. Weißt du, das ist irgendwie echt lächerlich jetzt gerade. We get it. Kurt Cobain was a deeply tortured soul. He probably, in retrospect, could have expressed this one better. Er wollte es aber nicht. Es ging ihm um das Rohe, es ging ihm um die Provokation, es ging ihm darum, dass das wehtut, was er macht. Weil er selber auch Schmerzen gefühlt hat. Echt, ey, keine Ahnung von gar nichts. Also der Schmerz, den du da hast, okay, der ist ganz gut, aber der ist nicht nach dem Neusprech dritter Auflage, okay? Bitte ja. Korrigieren, ja. Also erstmal müssen die Leute ja nicht ehrlich sein in ihrer Kunst, also insofern nicht ehrlich, dass sie ja auch irgendwie Charaktere spielen können oder halt Szenarien aufnehmen können, die halt einfach um sich mit dem Szenario halt zu beschäftigen sind. Und vor allen Dingen, also ich meine, Rape Me, My Friend ist doch Consent, ganz klar, würde ich sagen. Also. Ja, er mag es nur ein bisschen härter. Ja, ey, Mann, das ist wirklich so. So Leuten, die keine Kompetenzen mitbringen für eine bestimmte Aufgabe, sollte man nicht einfach eine Definitionshoheit oder irgendwie die Möglichkeit geben, da ernst genommen zu werden. Ihre Meinung zu äußern, ja schon, aber nicht einfach so rauszuplärren und dann als Dogma hinzustellen, zu sagen, das ist nicht anzuzweifeln. Also, weil das ist lächerlich, okay? Man hat halt wirklich echt keine Kompetenz zu analysieren, was die Texte eigentlich bedeuten und in welchem Rahmen sie gesetzt sind, aber stellt sich hin und sagt, hier, ich bin so kompetent, ich weiß hier und da und alles. Ja, klasse, nee. Ja, ich finde, die geben den Texten jedem Einzelnen so eine Allgemeingültigkeit und das ist total bescheuert irgendwie. Ja. Wie kommt man auf sowas zu sagen? Immigrants are faggots, they make no sense to me, they come to our country and think they'll do as they please. Also erstmal zensieren sie hier einfach den Text direkt, okay, ich habe ihn unzensiert ausgesprochen, ja, aber die zensieren ihn hier und ich meine, ihr könnt nicht mal selbst über eure eigenen Sachen reden, so, ihr könnt nicht mal selbst offen und ehrlich darüber reden, was ihr nicht mögt in der Gesellschaft, so in Texten, in Liedern. Also er will da drin die Gedanken eines Smalltown-White-Boys beschreiben in dem Lied. Und er benutzt dann halt solche Worte, weil dieser Smalltown-White-Boy so denkt oder spricht. Sag mal, was habt ihr in der Schule in Deutsch, Englisch oder was auch immer gemacht? Echt, Hauptsache dummschwätzen. Von Elvis Presley, 64. Ja, 64. Well, I've got a girl. She's as cute as she can be. She's a distant cousin, but she's not too distant with me. Ja, ne? Einfach mal Humor. Einfach mal ein bisschen so Unterhaltung. Ein bisschen kreativ werden. So Wortspiele. Nö. Ist nicht gut. Wird verboten. Außerdem ist das gar kein Inzest, wenn das ein distant cousin ist. Nothing like a little casual incest to get the crowd up and dancing. Ja, genau, das ist auch der Grund, warum Elvis so beliebt war. Genau. Mm. Ja. Nein. Ich bin auch so ein bisschen enttäuscht. Also ich würde sagen, so in den 30er und 40er Jahren hätten die vielleicht noch ein bisschen bessere Beispiele finden können. Ne? Aber vielleicht wollten die nicht so weit zurückgehen. Vielleicht haben die nur Songs genommen, die es gerade irgendwie auf Spotify gab oder so. Das war vielleicht dann nur die deutsche Musik in den 30ern. In diesen 30er-Jahres-Schlag. Oh Gott, ey. Die Braut von Alexander, die geht so auseinander. Die wollen doch wirklich Ärger mit mir. It's no fun being an illegal alien von Genesis. Echt. Ihr versteht's nicht. Seemingly well-intentioned detaining Mexicans immigrants struggle to cross the border. Yeah, with stereotypical imagery, mariachi horns, ponchos, sombreros and oversized mustaches. Racist video. Das Video ist rassistisch, weil es mariachi, ponchos, sombreros und große Bärte, Schnurrbärte zeigt. Ihr seid alle wahnsinnig. Einfach dieses Mal. Wahnsinn. Weißt du, einfach dieses Moralapostel sein wollen. Das es wird ja mal besser. Oh Gott. Walk on the Wild Side. Ich weiß nicht, mir tut es gerade richtig weh, wie viele Klassiker hier dann unter dem ganzen Schrott sind noch. Ich meine, das ist auch so ein Song. Ja, der ist halt der kommt aus einem dreckigen, abgefuckten Amerika halt. Eieiei. Wisst ihr was? Es wäre echt einfach praktischer und produktiver, wenn die. Das wäre halt echt einfach produktiver, wenn die Leute, die so eine Liste halt zusammenstellen oder so Gedanken da teilen, einfach mal selbst eine Liste zusammenstellen würden von Liedern, die mal politisch korrekt sind, ihrer Meinung nach, und dann mal so 10, 20 Jahre warten, bis dann diese Lieder auch dann wieder nicht politisch korrekt sind. Also, ja, cool. Dude looks like a lady, oh Mann. Hört auf, bitte hört mit der Folter auf. Sind es noch viele? Hit me and it feels like a kiss. He hit me and I knew he loved me. Ja, okay. Wenn man sich selbst einfach so in diese Grenzen setzen will, gerne, bitteschön, aber dann hat dich keiner da rein gezwungen. Du hast dich selbst in diese Grenzen gepackt. Und dann bitte bleib auch in deinen eigenen Grenzen und geh nicht hin, sag nicht anderen Leuten, was sie toll finden dürfen und was nicht, okay? Dieses Politically Incorrect Songs, ja, nee, komm, nein. Das ist ein prima Artikel aus der NZZ. Ist relativ lang. Ich hatte mir irgendwie kurz vor der Sendung den durchgelesen. Da sind ein paar wirklich interessante Sachen zusammengefasst, die wir hier halt auch sagen. Also es geht darum, dass dieses Virtue Signaling und all der ganze Kram, dass das im Endeffekt ein Ego-Trip ist. Aber es ist sehr schön zusammengefasst. Und zeigt so die Mechanismen der SJWs. Du kannst ja mal ein bisschen runterscrollen. Wir können ja mal einfach in einen von den Absätzen reingucken. Durch so eher noch ein bisschen runter. Das ist relativ lang und der ist eine relativ lange Einleitung auch. Ja, hier dieses... jetzt bist du nur... oder... Hier, genau genommen geht es den Moralisierern nur um Interessen. Sie gießen ihre Interessen einfach in Werte um, dadurch verschleiern sie persönliche Vorteile und veredeln ihre Sozialimperative mit dem Glanz allgemeiner Zustimmung. Das immunisiert. Interessenkonflikte ließen sich ja aufklären und ausgleichen. Wertekonflikte kann man nur konstatieren. Will man sie lösen, muss man den anderen eliminieren. Das erklärt die Aggressivität der Moralisierer. Also wirklich ein super Artikel. Er ist relativ lang, wir können ihn jetzt nicht in der Gänze vortragen, aber... Wobei das mit dem Eliminieren, also um ehrlich zu sein, das, was ich häufig wahrnehme, ist, dass auf der linken Seite die Opponenten moralisiert werden und als das pure Böse und Schlimmste der Menschheit definiert werden. Und dass auf der rechten Seite oftmals die Leute in der Lage sind, linke Positionen auch wiederzugeben und zu sagen, die haben sich halt verirrt auf dem Weg nach Antworten. Aber das ist das, was mir häufig auffällt, um ehrlich zu sein. Auch in Gamergate gab es nur von der einen Seite, dass alle furchtbar sind und dass alle Frauen schlagen und dass das Gamergate ja das Schlimmste der Erde sind. Und dann gab es auf der anderen Seite Leute, die in der Lage waren, die Position der Gegenseite wiederzugeben und ja, zu sagen, ja, wir haben aber noch eine eigene. Also, aber Ewe, bist du denn wirklich der Meinung, dass das die Rechten waren da auf der anderen Seite? Also, ja, ich glaube halt eher so die normalen Leute, die freiheitlich denken, die Individualisten. So. Ja, das stimmt auch wieder. Aber ihr wisst, was ich meine. Also vielleicht setze ich mich auch zu viel mit den Moralisierern aus dem linken Spektrum auseinander. Aber so gefühlt kommt es dort öfters vor. So. Von meinem Gefühl her so. Mein Gefühl. Ja, aber auf jeden Fall das mit den Interessen, das ist so spot on. Also das kann man eigentlich nicht besser ausdrücken. Ja, du packst einfach deine Interessen in Werte und ab ja, geht's. Das war ja halt auch dieses Ding mit Gamergate, ne? Dass also da ja nie hinterfragt wurde, was halt die Interessen von den Leuten waren, die Gamergate auf eine bestimmte Art und Weise, charakterisiert haben. Und gleichzeitig wurde halt eben davon ausgegangen, dass die Interessen der Leute, die es unterstützt haben, halt eben sind, irgendwie Frauen irgendwo zu vertreiben oder sonst wie was. Und da hat man die ja noch nicht mal gefragt, ob das so sein soll oder so. Und selbst wenn man es gesagt hat, wenn man mit den Leuten mal reden konnte, dann wurde das dann auch einem das Wort im Mund umgedreht, dass es dann wieder irgendwie halbwegs reinpasst in dieses Narrativ. Ja, weil es den Leuten da ja schon nicht darum ging, eine Diskussion zu führen und Informationen und Werte auszutauschen, sondern hinzugehen und ihre Interessen zu vertreten, die einfach in der Form von Werten gepackt wurden. Ja, und das ist die, ich sag nur die Basics, ne, hier von unserer Frau Bär, der Bundesverfassungsrichterin. Und ja, oder diese ganze Frauenpolitik-Nummer, ne, von wegen so, ja, hier Pay Gap und Krams und Führungspositionen und hier eine Quote und da mehr Machtstrukturen aufbrechen, so als ob das alles wegen den Werten, dass wir wollen, was wir Frauen machen, ist und nicht aufgrund von aufgrund von Interessen, dass man irgendwo Macht erlangt. Bestimmte Leute halt eben. Ja, ich möchte auf einen Aspekt nochmal eingehen, da es hier ja auch auf der Unternehmensebene debattiert wird. Er stellt in dem Artikel ja auch hervor, dass es neben der Produktion und der Wirtschaftseffizienz jetzt eben auch diesen Compliance- und Wertefaktor gibt, an denen Unternehmen sich orientieren sollen. Ich würde sagen, dass in seinen Ursprüngen hatte das mal die Bezeichnung Corporate Social Responsibility. Da haben ganz viele Unternehmen darauf reagiert, dass halt die Geschäftspraxen von Konzernen immer mehr in den Nachrichten und der allgemeinen Bevölkerung bekannt waren, haben halt die Unternehmen versucht, einerseits entweder ihre Geschäftspraktiken umzustellen und wenn sie es nicht konnten, die halt zu übertünchen mit diesen Corporate Social Responsibility Sachen. Und das ist einfach das Einfallstor gewesen, wo einfach nicht nur mehr die marktwirtschaftlichen Sachen, sondern halt auch diese ganzen Compliance-relevanten Sachen und die Diversity-relevanten Sachen dann in die Unternehmen aufgenommen wurden und deswegen halt auch von den Kapitalisten, sag ich jetzt mal, auch akzeptiert wurden in der Form. Auf denen das wurde aber doch auch aufgenommen, weil die Staaten das so wollten, beziehungsweise die Vergabepraxis von Aufträgen davon abhängt oder abhängig gemacht haben. Der Gesetzgeber in Deutschland und auch in Europa, europaweit. Zumindest für große Firmen soll es da schon eine Rolle spielen dann. Diese Compliance-Geschichten. Buckel ich ja, noch. Vom Grundgedanken her ist das ja auch sicher nicht falsch, nur ich sage ja, nur, wie, ich ist genau, hier, wie sich das so entwickelt oder? Hat. Es war ja vor ein paar Jahren noch anders. Ja. Eine Hoffnung, dass es nur eine Welle ist, die vorübergeht und nicht Dauerzustand wird, aber ich weiß nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das nur eine Welle ist. Nee, deswegen habe ich ja auch gerade gesagt, gerade wenn du ein Unternehmen hast, was halt die Geschäftspraxen nicht ändern kann, einfach weil es nicht funktioniert mit dem Geschäftsmodell, was sie fahren, dann nutzen die natürlich aggressiv irgendwelche Sachen, Corporate Social Responsibility nenne ich es nochmal, auch wenn der Begriff nicht mehr gebraucht wird, um das marketingtechnisch halt auf der anderen Seite zu übertünchen. Ja, dann kriegen die halt den Award für die beste Förderung von irgendwas. Ja, aber dass halt die irgendwelche Umweltkatastrophen verursacht haben, das geht dann vielleicht im Nachrichtenhagel unter. Darauf spekulieren die Leute und deswegen sage ich ja, nutzen halt andere Leute diese Sachen dann auch wieder aus, um die Moral vorzuschieben, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Deswegen meinte ich Einfallstor. Ja. Ich würde die Stelle auch nochmal nutzen, um das Buch The Righteous Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion von Jonathan Haidt zu schildern. Der geht auf die moralische Fundamentstheorie ein, die sehr interessant ist. Und da wir gerade das Wort Moral oft gesehen haben, dachte ich mir, schill ich dieses tolle Werk, was viele ja, Einsichten bereithält. Auch wenn es nicht komplett abgeschlossen ist, also von der Theorie her ist es halt eine gute Erklärung über ja, rechts, links, libertär, wie das sich politisch organisiert mit moralischen Imperativen, weil oftmals die politischen Argumente eher, ja, die Interessen in der Politik halt moralisiert werden und Moral häufig auch eher ein Impuls ist, der weniger mit rationalen Argumenten erklärt wird und dass eine höhere Bildung eigentlich nur zu einer Rationalisierung führt von, naja, sagen wir, moralischen Imperativen, die wir einfach in uns tragen. So zum Beispiel eine Abscheu von Verunreinigung. Ist etwas, was dem Menschen nahe liegt. Das ist sozusagen eine bestimmte Reinheit. Und oftmals in Politik will man die Reinheit einer Staatsbürgerschaft oder eines Landes aufrechterhalten. Oder Feministinnen sagen, we are pure, we are vaginas, we fight for women's rights. So, also, und das ist ganz interessant. Also. Ja, vor allem deine Moralvorstellungen sind dann aber auch irgendwie. Umso stärker du dir denkst, dass sie sind, ja, desto schwächer werden sie im Endeffekt, wenn du es auf Ignoranz aufbaust. So, wenn du einfach alles versuchst, auf deine moralische Linse drauf zu projizieren, hast du dann eine einfache Antwort für ganz komplexe Fragen und somit entgeht dir Information. Somit ist es nur eine Frage der Zeit, bis deine Linse im Endeffekt quasi schon morgen altmodisch ist und nicht mehr funktioniert. weißt du? Ja, wobei, ja, ja. Man muss vielleicht halt wissenschaftlich rangehen an die ganze Sache. Man muss halt Ignoranz vermeiden und sich nicht mit ich weiß nicht so genau zufrieden geben. So immer genau hinschauen. Ich weiß nicht so genau. Ich weiß. Der Glaube an das Gute in der Kreatur ist zynisch. Also Kampfhund Chico hat zwei Menschen totgebissen und hier hat jetzt jemand einen Artikel darüber geschrieben, warum das Tier nicht sofort eingeschläfert worden ist und sich unten noch drüber aufgeregt, dass sonst Leute, die bei Straftätern aus dem Ausland keine Gnade zeigen, plötzlich sagen, der Hund hatte eine schwere Jugend, wo ich mir einfach nur denke, Leute, das ist ein Kampfhund, der misshandelt worden ist, der aggressiv ist und der Menschen tötet, den schläferst du ein, Punkt. Ist scheiße gelaufen, aber ist einfach eine Gefahr für die Menschen, weil es ein Tier ist, was deine Knochen sehr einfach zermalmen kann, weil der Kiefer einfach stärker ist. Also so, ja, deswegen nennt man sie Kampfhunde, also. Und es ist schade und traurig, wenn das Tier misshandelt worden ist, aber es kommt halt noch mehr Unfug dabei raus, so, wenn man das nicht macht, weil es ist ja schon jemand tot. Und weiter unten dachte ich mir, jetzt noch irgendwie dem Stereotypen Wutbürger auch noch eins auf den Deckel geben, dachte ich mir einfach nur, was ein merkwürdiger Artikel. Art hat irgendwo eine Behörde geschludert und einen aggressiven Hund nicht eingeschläfert. B, nimmt man diese Nicht-Einschläferung, um irgendwelche Querschüsse gegen Stereotype AfDler zu verfolgen oder so? Sehr merkwürdige News. Wo ich mir einfach nur dachte, what the fuck? So, ich komme nicht fit drauf. Zynische Kreatur. Ja, diese dämliche mythologische Idee, dass alle Tiere gut sind, inklusive der Mensch. Jeder trägt Gewalt und Freud und Leid in sich. Man muss es nur rauskitzeln. Apropos Freud und Leid. Also Diversität von Gedanken ist nur ein Euphemismus für weiße Vorherrschaft, laut Michael Harriot. Und er geht darauf ein, dass prinzipiell, wenn jemand sagt, es ist wichtig, dass mehrere Meinungen vertreten sind, dass das Rassismus pur ist und es gibt viele Studien, dass zum Beispiel auch bei Wikipedia-Artikeln, wenn man direkt darauf achtet, dass Linke und Rechte sich zusammen an einen Tisch setzen, um Informationen vorzutragen, dass der Artikel tatsächlich eher geneigt ist, von Usern einen Stern zu bekommen, weil es ein informativer Artikel ist. Und aber der Michael Harriot, der hat eher das Gefühl, dass Diversität von Gedanken, Diversity of Thought, einfach nur die Rassismuskeule ist und die weiße Vorherrschaft, die den Caucasian Males. Aber das ist doch irgendwie ein Widerspruch, weil eine Supremacy ist doch eigentlich etwas, wo du totalitär halt regierst und sagst, was wer jetzt zu glauben hat und keine eben eine Vielfalt an Gedanken erlaubst. Wenn du eine Vielfalt an Gedanken erlaubst und sagst, das ist eine Supremacy, dann ist es doch ein Widerspruch. Ich meine, wer soll dir dann bitte diktieren, dass du was zu machen hast, wenn du einfach die Freiheit hast zu sagen, nö. So. Was ist daran Supremacy und was ist daran White? So. Hä? Ja. War irgendwie die Ausbildung und die Heranerziehung und die Gleichstellung, also gesellschaftlich halt mit Gesetzen von Weiß und Schwarz, so die Aufhebung der Segregation, war das etwas White Supremacy-mäßiges? War das so, keine Ahnung, ein Prank von den Neonazis? So, der Ku Klux Klan hat sich einen Scherz erlaubt? Macht keinen Sinn. Scherze sind verboten. Macht keinen Sinn. Die Beispiele, die hier angeführt werden, sind auch wirklich Hanebüchen. Ja, hier wird gesagt, so Diversity of Thought, das wäre so, wie wenn man behaupten würde, 2 plus 2 wären 22 und keine Ahnung, Weltraum, Astronauten, die denken würden, die Erde sei flach und solche Sachen. Also absolut daneben der Artikel. Warum Nationen deine Vergangenheit verschwinden lassen wollen. Hier ist eine NGO, die sich um Meinungsfreiheit schert, oftmals aber auch hier und da mit merkwürdigen progressiven Themen angeschissen kommt. Und hier gehen sie auf Staaten ein, die in letzter Zeit versuchen, ihren geschichtlichen Diskurs zu verändern. Und als Beispiele sind sie mit Russland, mit Türkei und mit Staaten aus dem ehemaligen Ostblock angekommen. Und ich frage mich manchmal, ob man vielleicht nicht auch mal eher im normalen Westen, also normal nicht in Anführungszeichen, im kalter Krieg Westen, vielleicht auch mal genauer schauen sollte, was man dann da versucht verschwinden zu lassen. Aber ja, an sich ist der Artikel ganz interessant. Das Einzige, was halt fehlt, ist ein bisschen mehr die Schau auf Großbritannien und Frankreich, Deutschland, Kanada. Ja. In England hat man Angst vor einer japanischen, vor einem japanischen Pflänzchen, was sich um Pflanzen herumwickelt und die halt erwürgt und dann sterben die Pflanzen ab. Und man ist jetzt auf den Trichter gekommen, dass das was mit Fremdenhass zu tun hat. Und das macht der Efeu auch übrigens, ne? Ja, und ich weiß nicht, inwieweit das in Großbritannien wirklich verbreitet ist, dass man Fremdenhass unter der japanischen Knotengewächse, dass ein Fremdenhass verpackt, aber ich bin einfach nur fasziniert, dass Leute jetzt darauf gekommen sind zu sagen, ja, fremde Spezien im eigenen, hier in der eigenen Flora und Fauna sind nicht so schlimm. So, das ist einfach so eine Information, die irgendwie wahrscheinlich jeden Biologielehrer und Experten zum Schreien bringt, aber ja, für Diversity und für Liebe und Frieden machen wir jetzt noch mehr Umweltsysteme kaputt, weil das Einschlemmen fremder Arten nicht schlimm ist. So, ja, gut. Und dann schon wieder halt die Frage, wie kann er sich denn bitte als ein Umweltexperte bezeichnen? So, was für ein Experte stellt sich da hin und kommt wirklich auf die Idee, die Position zu vertreten, dass es xenophob ist? So, eine Pflanze, die hat nicht mal ein Gehirn, die reagiert einfach nur auf Impulse, die da durchkommen. So, die. Ja, das Ding ist halt, es kann ein ganzes Umweltsystem zum Kippen bringen. Und ich denke mir einfach nur so, Leute, Alter, ich komme nicht klar mit euren kulturmarxistischen Geschwafel. Oder ökomarxistisch in dem Fall. Aber ja. Nee. Die größte Black Lives Matter-Seite auf Facebook war fake. Und eine Seite wurde auch von russischen Trolls organisiert und die andere von einem Australier. Und nachdem wir seit Monaten davon hören, was alles fake ist, ist man jetzt dann mal drauf gekommen, dass man bei Black Lives Matter genauer hinschaut. Und voilà, die größte Seite war ein Scam. Man hat nur ein paar Jahre gebraucht, um das festzustellen. So, ich finde es klasse. Ja, also ich muss dazu aber auch sagen, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, worauf die sich beziehen, aber und es ist CNN und deswegen kann es sein, dass es schon ein paar Monate her ist, aber dass die größte Social-Media-Präsenz von Black Lives Matter halt von so einem, erst von so einem Fan-Account in Anführungszeichen, und der ist halt rausgekommen, dass es halt so ein Agent-Provokateur war, das ist doch schon vor Monaten, da steht ja 9. April, aber das ist doch schon vielleicht letztes Jahr schon gewesen. Aber gut. Vielleicht haben die einfach ein bisschen länger gedauert. Aber das ist halt auch wieder eine von diesen Unternehmen wahrscheinlich gewesen, ja, was ja auch den US-Wahlkampf von Russland aus beeinflusst haben soll, in Anführungszeichen. Halt eine Marketingfirma, die Accounts erstellt und Follower sucht und dann Geld dafür annimmt, um bestimmte Botschaften rauszuhauen. Ja. Die Firma ist ja die zweitgrößte und die war auch russisch oder so. Von Russen unterwandert. Etabliert. Ey, hier, keine Kulturaneignung, okay, so komplett. Ja, Obex, was heißt Black Lives Matter auf Russisch? Gibt's nicht. Das kann man nicht übersetzen. Der weiße Mann kann es nicht aussprechen. In Russland sagt man zu Schwarzen immer noch Negri. So, man bezeichnet sie immer noch mit dem N-Wort. Okay. Ja, mach doch mal. Nein, komm. Nee, das will ich jetzt als Meme etablieren, bitte. Das will ich mir nicht geben, nein. Da muss ich drüber nachdenken. Das ist nicht, weil ich mich selbst zensiere oder weil ich mich schäme, das Wort zu sagen, sondern weil ich es erstmal durchdenken möchte. Du weißt nicht, ob Wladimir würde geben, okay. Schreib es mal bitte auf Kirillisch auf Twitter. Okay, mach ich. Und gesperrt. Ich erinnere uns in 2 Wochen OPEC. Ein Studiengang nur für Frauen. Was dann? Geburtshilfe oder Kindergarten oder was? Nee, Maschinenbau. Es wird halt irgendwann echt lächerlich. Also ich, warum bist du nicht in der Lage, dich einfach nur in die Klasse reinzusetzen und zuzuhören? So, das Studium, Alter. Man hat jetzt einen extra Studiengang für Frauen, um damit zu studieren gehen in Maschinenbau. Wow. So. Und am Ende wundern sie sich dann wahrscheinlich, warum sie weniger verdienen als die Kollegen, weil sie halt irgendwie mehr Klassen über Diversität von Werkstoffen und kolonialistische Einflüsse auf das Design von Maschinen oder so hatten als richtige Seminare. Sie sollen bestimmt dann auch sagen, wie bei Simpsons das war mit den getrennten Schulen und die Mädchen dann die Zahlen fühlen mussten und so. Ja. Also. Wenn die Maschinen sich fühlen sollen, anfühlen sollen oder sowas, ist bestimmt wichtig dann. Das ist halt irgendwo auch schon, finde ich, fast eine Frechheit so. Es gibt Frauen, die Ingenieure sind und auch gute Ingenieurinnen sind. Das Problem ist halt, es gibt halt generell nicht so viele wie Männerlager. Jetzt einen extra Studiengang dafür aufzumachen, ist halt schon erbärmlich irgendwo. Mir fällt da nichts anderes ein. Erstmal alle Frauen können den normalen Studiengang weitermachen, wenn sie wollen. Ansonsten ist es so, dass die 4 Semester nur unter Frauen wohl die Studiengänge, also die ganzen Studienablauf haben, nur in einer Frauengruppe. Und ab dem 5. Semester dann wieder den normalen Studierenden angeglichen werden oder beigemengt werden oder wie man es auch bezeichnen will. Also ursprünglich sind die Frauen auch an der Uni, weil sie nicht mehr ausgeschlossen sein wollten, oder wie war das? Ja, also, genau. der Ansatz soll halt sein, dass die eine andere Lernumgebung haben, wo halt keine Männer sind, die beim Lernen stören können, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und später, wenn sie halt die ersten 4 Semester haben, dann sind sie quasi stark genug, um auch in der allgemeinen Population überleben zu können. Also ich finde das eigentlich schon ziemlich herablassend, diese ganze... Wie so ein Tier, das man in die Wildnis wieder eingliedern muss. Frauenförderung zu verkaufen. Also ich meine, jede starke Frau muss sich dadurch doch wirklich beleidigt fühlen. Früher hieß so ein Konzept Sonderschule. Ja, eine Sonderschule für Frauen, weil sie es geistig nicht hinbekommen. So, das wollen sie jetzt einführen, weil das dann Förderung ist oder was. Ja, und vor allen Dingen, wenn die kostenlose Nachhilfe oder sowas. Aber was ist das hier? Ich komme nicht drauf. Wenn die Männer die ablenken, kann man da nicht auch sowas machen mit Hotpants-Verbot oder so, dass die Männer sich verhüllen und dann die Frauen nicht mehr ablenken? Ja. Wir machen eine Imker-Uni. Tolles neues Konzept, Leute. Und dafür hat man dann einen Genderbeauftragten, der 5 Jahre lang studiert und dann 3 Jahre lang an diesem System arbeitet. Aufgrund von wahrscheinlich 2 Beschwerdebriefen, was von Frauen eingereicht worden sind, die zu viel Zeit hatten. Und aber sich keine Katze Kritik verstummt. Also. Ja. Genau, der andere Beschwerdebrief ging um das Gedicht an der Hauswand. Ne? Mhm. Ja. Erst als sie im 4. Semester von Kommilitoninnen um Hilfe gebeten wurde, ist ihr die eigene Kompetenz aufgefallen. Oh. Meine Fresse, Alter. Ja, sowas braucht man im Arbeitsleben nicht. Sorry. Ciao. Nein. Das tut weh, wenn ich das lese. So. Dann sei halt kein naives Kindchen mehr. So. Versuch erwachsen zu sein, wenn du 18, 19, 20 wirst. So. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Und nicht zu versuchen, die Kindheit bis 30 aufrechtzuhalten, wenn man im Studiengang so behandelt wird, wie Eltern einen behandeln, wenn man 9 ist. Also meine Fresse. Können wir das Bild nicht so lange auf dem Schirm lassen? Wenn die alle 5 mich gleichzeitig anstarren, kriege ich ganz schnell Kopfschmerzen. Also das ist ja wirklich ein krasses Bild. Ja, das ist der, Deutsche Juristinnenbund e.V., der hat sich da getroffen. Und für die Leute, die uns noch nicht so lange zuhören oder es nicht mehr wissen, der Deutsche Juristinnenbund ist einer der, also wenn nicht die Haupt-NGO, die hinter unserer super tollen Sexualstrafrechtsreform von 2016 steckt, die wir ja hier auch in großer Breite kommentiert haben. Und ja, also wenn die da mal einladen, dann kommen direkt zwei Bundesminister angestratzt. Ich glaube, die Familienministerin, die hatte sogar irgendwie ein Bild von sich irgendwo rausgehauen, wo sie irgendwo auf dem Rollfeld gestanden ist. Also die ist da scheinbar sogar hingeflogen, um sich diese Veranstaltung da zu geben oder zumindest in irgendwelche Veranstaltungen da zu besuchen, wo das dann auch mit dazugehört hat oder so. Also ich will jetzt nicht erst als Tatsache hinstellen, dass sie nur für die da hingeflogen ist, aber scheinbar, es besteht zumindest die Möglichkeit. Also. Die machen ganz schön wenig Werbung, also Öffentlichkeitsarbeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe mir den Juristinnenbund mal die Internetseite angeguckt und an neueren Sachen war da irgendwie gar nichts. Also in den letzten Meldungen 2 Jahre alt oder so. Erstaunlich eigentlich, dass ist echt erstaunlich dann, dass sich die Minister interessieren für. Naja, ist ja vielleicht auch ganz nett, wenn du halt nicht so viele Fragen gestellt bekommst, sondern einfach so im Hintergrund dein Ding machst. Geld fließt ja offensichtlich. Ja, nur dass dann trotzdem funktioniert, ne? Das lese ich jetzt erst. Der eine Herr ist wohl der Bürgermeister von Dortmund. Mhm. Nee. Ja, also, ne, ist nicht gerade unprominent da beim Juristinnenbund. Und jetzt mach bitte die Barley weg, ich kann da nicht hingucken. Er ist höchstens stellvertretender Bürgermeister, glaube ich. Ich muss sagen, das Bild hat schon so eine leichte kognitive Dissonanz bei mir ausgelöst, weil identifiziert sich der Herr Bürgermeister als Frau, als Juristin oder? Ja, wahrscheinlich ist er nur geladener Gast. Vielleicht war es auch nur Zufall. Wahrscheinlich muss man in denen auch irgendwelche Forderungen stellen. Irgendeiner Art. Vielleicht wollen sie die nächsten Statue bauen von irgendwelchen Juristinnen oder so. Oder müssen sie nochmal einen Schwitzkasten nehmen. So, den Artikel haben wir von einem Zuschauer eingereicht bekommen. Im Hinblick auf die letzte Sendung. Da hatten wir ja über die Buchherausgabe von der Camille Paglia geredet im Antaios Verlag. Und da ging es darum, dass halt Sachen im Buch verändert wurden und da wurde uns vorgeworfen, wir hätten das ein bisschen einseitig dargestellt. Wir hatten auch nicht viele Informationen und viel mehr Informationen sind jetzt auch nicht dazu rausgekommen. Hier gibt es halt eine Darstellung, die es halt gegenseitig darstellt, dass halt ich fasse jetzt einfach mal kurz die Hauptargumente zusammen. Das muss man dann halt bewerten. Also man kann es, jeder muss es halt selber einordnen, wie er es sieht. Es wurde halt argumentiert, dass alle Änderungen, die am Buch vorgenommen wurden, den Hintergrund haben, dass es halt popkulturelle Referenzen aus Amerika sind, die man in Amerika nicht versteht. Wenn zum Beispiel der Kapitelname der Name von einem Charakter ist, mit dem man eine bestimmte Eigenschaft verbindet, hier, dass jemand besonders fröhlich ist oder dass jemand gierig ist oder sowas, dann musste man das verändern, weil der Charakter niemandem in Deutschland etwas sagen würde. Und so wurde halt argumentiert, dass es verändert wurde und das ist die Gegendarstellung der anderen Seite. Ja, also ich habe das Original gelesen, ich habe jetzt auch diese Darstellung hier gelesen und ja, also ein paar Sachen kann ich halt irgendwo verstehen, auch das mit dem Vorwort kann ich ja, ein bisschen auf jeden Fall verstehen. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, aber wenn sie schreibt, dass das halt eine Zusammenfassung von den Sachen ist, die danach kommen, dann ist das sicherlich richtig. Im Prinzip ist das schon so, dass das Vorwort eine ziemliche Zusammenfassung ist von dem, was danach noch kommt. Aber ja, es enthält halt auch viele Einschätzungen von ihr, wo ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt unbedingt alles verzichtbar wäre, aber also meistens, ich hätte es drin gelassen, sagen wir es mal so, wenn ich das übersetzt hätte. Und das mit dem Titel das war auch der Hauptgrund, warum ich das eigentlich glaubwürdig gehalten habe, was sie Deutsch da geschrieben hat, weil ich das mit dem Titel halt schon das halt nicht dem entspricht, was der ursprüngliche Titel halt aussagt. Und Also prinzipiell ist es zwar schon so, dass dieses Frauen bleiben Männer werden. Ich habe da noch mal eine Weile drüber nachgedacht. Es kann schon sein. Also so ein Aspekt, den die Camille Paglia ein paar Mal in dem Buch schreibt, würde da schon drauf passen, dass sie halt meint, so, ja, wenn Frauen halt erfolgreich sein wollen wie Männer, dann müssen sie sich halt durchbeißen, so, und sie empfiehlt denen halt auch irgendwie Militärhistorie zu studieren, um halt zu sehen, wie Männer halt eben ihre Konflikte irgendwie austragen. Also unter dem Gesichtspunkt wäre dieses Frauen bleiben, Männer werden halt schon irgendwo nachvollziehbar, aber ich hätte es trotzdem nicht genommen als Titel, weil das halt nicht der ursprüngliche Titel ist und damit auch nicht das, was sie damit jetzt irgendwie sagen wollte. Ja, also Kannst du das nachvollziehen mit den Popkulturreferenzen? Ich habe das ja nicht gelesen, das Buch. ja, da habe ich mir auch teilweise mit schwer getan. Also viele von den Sachen, da habe ich dann auch einfach mal in Kauf genommen, dass ich einfach nicht weiß, was damit jetzt genau gemeint ist, mit der Überschrift. Und aber das Kapitel war im Endeffekt dann halt eben doch logisch. Aber ich sage mal so, wenn man das gewöhnt ist, ich lese ja viele Sachen auf Englisch aus England oder aus Amerika oder so. Und ja, da muss man das halt ausblenden und mal oder im Nachhinein nochmal googeln oder so. Das ist man dann halt gewöhnt, ne? Also, Es ist und halt eine gewisse, also so wie es halt im Artikel beschrieben wird, geht es darum, dass es eine Art von Insider-Baseball ist, halt diese Beschreibung, so wie wenn wir ein Buch schreiben würden und wir würden schreiben, keine Ahnung, der Elliot und die YouTube-Hysterie oder irgendwie sowas. Und wenn man halt nicht weiß, wer Elliot Tender ist und was YouTube ist, dann versteht man nicht, was die Überschrift bedeuten soll und worauf sie hinweisen soll. Und vielleicht eventuelle Konnotationen und die Kontroversen hatten. Ideologien, die da mitschwingen und solche Sachen. Ja, also wenn du sagst, dass es nachvollziehbar ist, dann ja, ja, sei also ich unser fand es auf Fehler jeden Fall hierhin jetzt, aufgeklärt. ich fand es auf jeden Fall jetzt nicht komplett abwegig, obwohl ich ja halt eben auch diese Entscheidung wahrscheinlich so nicht getroffen hätte, wie die von diesem Verlag das jetzt getan haben. Aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass man sagen könnte, also ich kann ihnen jetzt auf jeden Fall keine böse Absicht mehr so richtig unterstellen. Ja, nachdem ich jetzt diese, also das klang natürlich bei der Süddeutschen alles ein bisschen anders, sagen wir es mal so. Scheinbar wurden die ja auch schon jetzt aufgefordert, das zurückzuziehen. Ja, das ist das Also. nächste Ding hier. Also, wenn Okay. das hier stimmt, was Dreisat hier schreibt, dann ist das wohl jetzt schon durch, quasi, dass jetzt Camille Paglia gesagt hat, da hattet ihr keine Berechtigung dazu und deswegen schmeißt weg. Gut, ich muss aber auch sagen, um ehrlich zu sein, wenn es um Übersetzungen geht, auch wenn am Ende dann ein Stück weit Schmuh rauskommt, bin ich immer noch dafür, näher am Hauptwerk zu sein, wie das ein Stück weit anzupassen. Das mag manchen Leuten als Geschmackssache nicht passen und die wollen es eher dann so aufbearbeitet haben, dass man es lesen kann, aber ich finde es halt immer schöner, wenn es näher am Hauptwerk ist. Also. Aber das ist halt mein originalgetreuer Autismus. So. Weiß auch nicht. Nun, es wäre natürlich schade, wenn jetzt das Buch deswegen. Es ist ja wohl in der Vorgeschichte so gewesen, dass die Dame keine anderen Verleger gefunden hat. Und nach dieser Kontroverse wird die Auswahl an Verlegern vielleicht nicht unbedingt erweitert werden. Oder hat die Süddeutsche ihr angeboten, das zu publizieren? Ich weiß es ja nicht. Mit Sicherheit nicht. Haben die einen eigenen Verlag, wo die Bücher produzieren? Ja, also ich meine, man kann ja heutzutage eigentlich auf Amazon auch seine Bücher selber verlegen. Aber Ja, ein aber anderes nicht auf Thema. Deutsch natürlich. Ja, Ja, gut, ich meine, also. die Übersetzung kann man ja in Auftrag geben. Und Ja, Google was ich ja Translate. nur meine, was jetzt halt schade wäre, ist, wenn das Buch deswegen jetzt keine deutsche Übersetzung hat, weil es hat ja wohl auch ein gewisses Zielpublikum in Deutschland. Und ich bin selber ja der englischen Sprache mächtig. Mir macht es keinen Unterschied, aber ich weiß ja, es gibt genug Leute, Ja. die wollen das auch Deutsch haben und Ja. können es auch sonst nicht verstehen und die sollen den Zugang da haben. Und ich fände es schade, wenn es deswegen jetzt gar nicht in Deutsch Ja, passt. also mir fällt dazu spontan irgendwie dann wieder ein, wenn ich bedenke, was für ein Bullshit unsere super tolle Bundeszentrale für politische Bildung da irgendwie raus verlegt. nämlich irgendwie Untenrum frei von Margarete Stokowski, hier diesen von der Ehmke, dieses Buch, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hieß, und dann von diesem Michael Kimmel alle möglichen Bücher, aber halt so ein Buch hier von der guten Kulturwissenschaftlerin, was halt sonst keiner verlegt, da muss man dann nicht irgendwie das mal in die Debatte irgendwie einbringen oder so. Und ich habe hier noch meinen Artikel gefunden, heute bei der Suche, unabsichtlicherweise, aber der, also ist auch ein älterer, ist von 2015 hier schon, aus der Welt. Und daran sieht man aber nochmal so ein bisschen, warum halt die Camille Paglia in diesem Feminismuszirkel halt aneckt. Und das ist halt hier, dass sie schon mal sowas wie Vergewaltigungskultur, was ja da auch eines von diesen zentralen Themen ist, was die Feministen irgendwie behaupten, was ihren Aktivismus rechtfertigt und so, halt für vollkommenen Humbug hält und erklärt und das auch gut vertreten kann, warum das halt übertrieben ist. Ne? Also sie hier halt eben auch zitiert wird, dass das lächerlich ist. Und sie hat sich ja auch in diese ganzen Debatten damit eingemischt, weil also diese Debatten, die vor 2-3 Jahren viel geführt worden sind um diese ganze Campus-Rape-Geschichte, weil sie ja da ihrer Zeit, also der Zeit halt eben weit voraus war, weil sie ja schon in den 80ern, glaube ich, davon geschrieben hat, dass, das hat man letzte Woche auch schon gesagt, dass halt eben dieses Befreiung der Frau halt eben auch mit Risiken verbunden ist und dass man diese Risiken dann auch in Kauf nehmen sollte und dass es halt eben sowas nicht gibt wie eine sichere Welt für alle, aber trotzdem irgendwie Freiheiten. Und das hat sie ja auch speziell bezogen auf diese Universitäten in Amerika. Ja. Ja, den habe ich mitgebracht. Und zwar, ja, es ist kein direkter Newsartikel, sondern einfach mal eine Übersicht über das, was die so auf Twitter veranstaltet haben. Der Man in the Middle Blogspot hat das mal zusammengetragen. Und zwar war ich das zurück bis 2010 ungefähr. Wenn man da mal runterscrollt, kann man das auch aufgelistet sehen, wie viele Kampagnen die schon gefahren haben bisher. Hat das zusammengetragen und ja, hier steht dann auch nochmal eben, woran man das so erkennt, beziehungsweise was die so für Merkmale haben und so. Ja, und da sind die, glaube ich, genau alphabetisch aufgelistet. Und das sind insgesamt 60 Kampagnen, glaube ich, hat er zusammengetragen. Vielleicht etwas mehr. Und ja, das geht immer von den entsprechend gleichen Leuten aus, von dem Femi-Zirkel. Ist jetzt vielleicht nicht irgendwie finanziell untermauert, aber auf jeden Fall auch von Medienunternehmen gestützt, wie man das kennt. Und ein Ding war eben MeToo, jetzt eines der letzten. Ja, das fand ich dann mal ganz erhellend, wollte ich irgendwie mal empfehlen, dass man sich das mal anguckt, die ganze Kampagnenliste, beziehungsweise einfach sich mal gewahr zu werden, was sie für eine Propaganda da abziehen. Ne? Ja, wenn man nochmal noch ein bisschen runter geht, dann sieht man eben auch die Jahre. Das ist halt schon krass. Da sieht man dann eben auch mal, wie viel das ist, ne, pro Jahr. Also. Und, ja. Time is up. 2014 ist ja auch explodiert. Ja, ja, genau, das fing im Prinzip an, was ihr so sieht, mit genau. Friese Nippel so ungefähr und dann eben Aufschrei tatsächlich, ne? Die deutsche Medienlandschaft doch ordentlich Robots gemacht sozusagen. Also wenn ich das so sehe, fällt mir halt da eine starke Gewichtung im Jahr 2014 auf. Und wir hatten ja auch schon mal die Zahlen von Bundesförderungsmaßnahmen. Und ja, das Jahr 2014 war besonders gut für sehr viele von diesen Fördermaßnahmen, was die Bezuschussung an Fördergelder betrifft. Und das finde ich interessant, dass sich das hier dann auch widerspiegelt. Also das kann natürlich auch als Rechtfertigung dienen, irgendwelche Gelder zum Antragen oder sowas natürlich, ne, als Begründung und so weiter, Szenario. Ich finde es aber gerade mit den Fördermaßnahmen eigentlich eine hundsgemeine Frechheit, dass du deine Regierungstätigkeit verwendest, um Gelder freizumachen, um die Bevölkerung in eine bestimmte Richtung zu drücken, um dann später die Gesetze zu machen, die du machen möchtest. Wo ich mir dann denke, so, hey Leute, wenn da eigentlich vorher kein Support da war und man erst Geld ausgeben muss, um ihn aufzubauen, dann wäre es mir eigentlich fast lieber, wenn ihr das Gesetz einfach nur durchboxt. Weil jetzt muss man auch noch Geld für was ausgeben, was ihr sowieso einführen wollt. So, wo macht es denn Sinn? Also, ich... Ja, vielleicht in der Zukunft. Ne? Also die SPD hat ja gerne auch mal so Theorien in ihren Blättern stehen, wonach sie dies und das verhindern müssen und auch zukünftige Dinge so und so verhindern müssen. Ob die dann immer die richtigen Schlüsse ziehen und die richtigen Maßnahmen treffen, um dann hinterher auch die entsprechende Verbindung entsprechende Veränderung hinzukriegen. Also das möchte ich nur bezweifeln. Ne? Gegenläufigen Effekte oder so, das beachten sie nicht in der Regel. Sondern die glauben einfach, wenn sie uns das sagen, dass Demokratie eine gute Sache ist, dann ist Demokratie eine gute Sache. Ne? Okay, Drogen sind schlecht. Ne? Der Britmaster sagt im Chat, gerade bei so vielen Kampagnen könnte man fast davon ausgehen, dass Feministen vom Patriarchat gefördert werden. Nein. Nochmal so. Als kontrollierte Opposition des Patriarchats, oder was? Ja, so eine Art. Ja, aber wie du das vereinbaren tust mit deinem im Widerstand sein, während du eigentlich direkt von dem großen bösen System gesponsert wirst, das muss man mir auch mal noch erklären. Also ich ja. Ja, auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt in Diskussionen, so ein Widerspruch. Ja. Ja, das hier war, das ist mir vor die Füße gefallen, als ich die Geschichte mit den Bully Hunters recherchiert habe. Das ist die Diverse Gaming Coalition. Und man kann hier, wenn du ein Stück runterrollst, kann man einen Pledge, also wie die Amis das gern pathetisch haben, kann man einen Eid ablegen. Ja. Ich schwöre, dass ich die Freundlichkeit voranbringen werde, das Mitgefühl und die Einheit in meiner Community. Ich schwöre außerdem, ein diverser Champion zu werden. Ich werde denen, die es brauchen, helfen und meine Stimme für das Gute nutzen. Ey, ich schwör, Alter, dass du voll korrekt sein willst, Mann. Los, schwör. Ich sag dir, du hast damals Eid geleistet. Jetzt musst du aber auch helfen. Wir müssen jetzt hier diesen einen Gamer rausmobben, weil der hat einmal kein Pronomen benutzt. So, das ist die Schiene. Super. Das ist eine schöne Marketingkampagne, um eine Mailinglist aufzubauen. Bullying can happen to anyone, even the ones who you last expected to. So instead of hurting each other, why doesn't everyone spread a message of peace and kindness? Ja, wäre doch so schön, oder? Ja. Warum geht das nicht? Oh Gott, ey. Mann. Man könnte meinen, den Kindern bringt man heute nicht mehr bei, dass Menschen komplexe Wesen sind. Also bringt man heute bei, dass man die in Schubladen tun kann und dann reagieren die so, wie das in dem Betriebsbuch von der Schublade steht. Aber dass Menschen halt Widersprüche ohne Ende in sich bergen. Oh. Ich vertrete ja auch immer noch die Meinung, dass... Dass die Anti-Bully-Experten in der Regel eigentlich oft Sachen nur schlimmer machen. Also, dass am Ende deren Involvierung, egal wo sie mitmachen, zu mehr Streit führt und dass du dann eine Clique hast von Leuten, die dann im Namen von Anti-Bullying Leute bullying tun. So. Deswegen müssen wir die Bullies zensieren. Genau. Und die Anti-Bullies zensieren und eigentlich einfach alles und jeden zensieren. Genau, lass uns alle zensieren und Gott aussuchen. Lass uns alles entfernen. Aber guck mal, hier haben wir jetzt die wirklich richtig wichtigen Fragen und Antworten. Star Wars inspired 9/11 Terrorists, Margaret Atwood suggests. Also, dass Star Wars die 11. September Attacken inspiriert hat. Ja, jetzt denk doch mal nach. Star Wars. Start Wars. Das ist hier unterschwellige Regierungspropaganda, um in den Krieg gegen den Terror einzutreten. Das ist alles hier organisiert und orchestriert. Und was sind das für Artikel? Sowas kommt im Independent. Meine Güte, ja, Alter. Wegen Margaret Atwood halt. Margaret Atwood hat ja in letzter Zeit so ein bisschen eine Renaissance erlebt. Das ist eine Autorin, die hat in den 70ern oder 60ern halt die Geschichte der Markt geschrieben. Das ist jetzt auf Netflix, glaube ich, eine Serie, recht erfolgreich. Dann hatte sie wohl ein ziemliches Zerwürfnis. Bitte? gute, sehenswerte Serie. Ein bisschen langatmig, aber sehr dystopisch und sehr finster. Dann hatte sie wohl einen kleinen Fallout mit den Feministinnen, weil sie halt nicht das ganze Lied gesungen hat, sondern hier und da auch mal gesagt hat, darüber könne man reden. Aber jetzt kommt sie mit sowas um die Ecke. Star Wars inspirierte die 9-11-Terroristen. Die einzige Unterschied ist, in Star Wars kommen sie davon. Das soll sich, denke ich, auf den Todesstern beziehen. Aber ja, wer, jede Geschichte, also Frau Atwood dafür, dass sie eine Autorin ist, verfehlt hier vollkommen das Thema, weil viele Geschichten schon lange vorher diese Aufgabe des Selbst für das größere Gute, so ungefähr den Selbstmordanschlag oder halt die letzte verzweifelte Aktion von einem Haufen Soldaten, der irgendwie eingeschlossen ist, das ist schon immer Teil unserer Kultur gewesen. Und das ist Guerilla-Angriffe, dass die halt manchmal den großen Jackpot bringen, ist auch immer Teil dieser Geschichten gewesen. Ne? Ja, ich muss dazu zwei Sachen sagen. Zum einen, die reiht sich halt in das allgemeine Star Wars-Bashing ein, was es im Moment zu Recht gibt. Ja, aber sie bashen ja... Promotion machen für ihre Serie The Handmaid's Tale. Und dann ist sie selber beschuldigt worden, hier... in der Uraufführung von The Handmaid's Tale gab es halt auch ein, so ein Szenario mit Wolkenkratzern, die einstürzen. Und ob sie damit nicht, und sie hat halt den Vorwurf bekommen, wahrscheinlich von irgendeinem Online-Post, ja, die hätte 9-11, die wäre für 9-11 verantwortlich. Ich meine, man kennt doch die Memes, ja, die 9-11-Memes. Ja, und darauf hat sie geantwortet, nee. Also, wenn irgendjemand dafür verantwortlich ist, dann Star Wars, weil da sind ja so zwei Flieger da in so ein Gebäude geflogen oder so. Und mehr oder weniger so hat sie es auch gesagt. Ich habe es jetzt einfach nur übersetzt. Ne? Two planes flew into a building or something. Ja, so, yeah, or something, ja. Yeah. Hohes Niveau. Suggestion, ja. Modern Political Warfare, Current Practices and Possible Responses. Also moderne politische Kriegsführung und aktuelle Praxisanwendungen und mögliche Reaktionen. Ja, und das ist ein Pamphlet der RAND Corporation, über das ich hier mal im Vorhinein interessante Sachen gelesen habe. Und ich würde das euch gerne im Detail vorstellen und ich wollte schon heute anfangen, das zu lesen. Ich wurde aber abgelenkt und habe den ganzen Nachmittag Shitposting betrieben und deswegen werde ich euch das nächste Woche im Detail ein bisschen mehr vorstellen. Aber es ist da, gibt es ein paar, ja, leckere Leckerbissen so an Infos. Guck mal, kaum ist der Ebel wieder Büchchen. Da, schon macht er so Teaser-Trailer, Alter. Was ist da los? Ja. Weltraumaffen Cinematic Universe. Ja, aber ich wollte das heute schon die wichtigsten Stellen rausgesucht haben, aber dann hat mich Pepe angelächelt und dann konnte ich nicht. Die Soros-Söldner, Liste Orbans Rachefeldzug beginnt. Ich finde es irgendwie interessant, dass wenn ein regierungsnahes Blättchen ein paar hundert Namen von Leuten veröffentlicht, die journalistisch und akademisch und bürgeraktivistisch so halt sich rund um Organisationen von Soros scheren, dass es direkt bei den Medien halt Anklang findet, wenn wir aber Agentin-Org haben, dass es dann kein Anschlag auf die Demokratie ist. Also ich bin jetzt auch nicht der Superfan von Orban, der macht auch einige Sachen gar nicht gut, manche Sachen finde ich ganz gut, die er macht. Das Einschießen auf Soros als Hauptquelle von Problemen finde ich ein Stück weit peinlich politisch. Das ist natürlich einfach gemacht. Das ist eine Person, auf die du zeigen kannst und polarisieren kannst. Das ist eine Alinsky-Methode, wie nochmal was. Deswegen mag ich es nicht unbedingt, aber der gute Mann hat halt auch oftmals Sachen gesponsert, wo man einfach nur beide Augenbrauen hochzieht und sich fragt, aber das ist aber schon stark gesellschaftsschädigend. Warum tut er denn das? Aber das Problem ist mit dem Festschießen auf eine Person, ja, eine dämliche Organisation, die Kram macht, die dir nicht passt, die findet auch einen neuen Spender. Die ist nicht auf Soros angewiesen. Und deswegen finde ich dieses einschießen auf ihn halt einfach so, hey, ihr macht ihn damit so einer größeren Person, wie er ist, so. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist Persönlichkeitskult aufbauen, weil es den Leuten mehr macht, greater than life Perspektive gibt, wie sie denn tatsächlich darstellen. Ja. Und deswegen so, weißt du, Gender Studies Aktivisten, die mag ich auch nicht, aber wenn das dann eine Uni ist, wo viel Gender-Kram gelehrt wird, die dann vom Soros Geld erhalten hat, dann ist er damit nicht zum Darth Vader geworden, so. Ja. Ja, also, Soros ist ja auch erst nur wirklich reich geworden durch seine Spekulation so auf der Börse. Ne? Der hat ja auf so einen Börsencrash gehofft und der ist dann auch passiert. So war das in der Art, oder? Das war Großbritannien, hat ihr Pfund an den Euro gekoppelt und damals hat Margaret Thatcher eine schlechte Entscheidung gemacht und politisch Zusagen zu einem bestimmten Wechselkurs gegeben und man hat ihr geraten, dass man erst ein bisschen entwerten soll und der Wechselkurs tiefer sein soll und Soros hat gesagt, es wird nach hinten losgehen und dann hat die Zentralbank der Briten einen Haufen Geld nachschießen müssen und ihre ganzen Devisenreserven verspielt und er hat damit einen Haufen Geld gemacht. Ja. Und dann hat er einfach das Geld ganz schlau irgendwie verteilt und angelegt gehabt und jetzt hat er das ganze Geld und ist halt einfach so, also ich würde ihn einfach nur als einen Globalisten einschätzen in so einem neutralen Sinne, also nicht jemanden, der einen bösen Plan hat, um alles zu vereinen, sondern einfach nur sagt, ja, hier, das ist so meine Position, ich unterstütze halt das, was ich möchte mit meinem Geld, was ich so habe, ja, okay, passiert, ja, okay, ich unterstütze halt Sachen, die sind vielleicht nicht so ganz okay, aber trotzdem, naja, so, keine Ahnung, ist das auch. Also normalerweise relativiere ich das ja immer so ein bisschen, aber ihr stellt den, also bei allem, was er jetzt gesagt hat, das stimmt zwar so, ja, aber der Soros ist nur einer von vielen, aber die anderen kennt man namentlich nicht und es gibt einen Grund, dass man ihn namentlich kennt und die Tendenz ist klar, weil viele Oligarchen ihre Macht eher dafür einsetzen, wirtschaftliche Sachen und wirtschaftliche Eigeninteressen voranzubringen, hat er nicht immer nur wirtschaftliche Interessen im Vordergrund, sondern viele Tendenzen, die er aufzeigt, haben halt immer so, wenn man sich die nüchtern betrachtet, einfach so ein paar Fragezeichen mit dran, wo man sich fragt, was soll damit jetzt wirklich konkret Positives gemacht werden, wird nicht so ganz klar. Deswegen, natürlich, einer von vielen wird überschätzt, aber die anderen kennt man halt namentlich nicht. Ne? Ich schon. Ich habe eine große Wand mit Namen und Listen, Kreisen, Verbindungen. Genau. Ich werde sie alle finden. Windfäden. Und ich habe ein großes Gehirn, das erweitert sich ständig und pulsiert. Ich meine, die politische Beeinflussung, die der Soros da versucht, die ist ja auch für seine Verhältnisse ziemlich kostengünstig, ne? Ja. Ja, 200 Millionen hier und da, tut ihm doch nicht weh, denke ich mal. Ja, das Ding ist ja auch, das war ja neulich auch in den Medien, dass er jetzt einen Großteil seines Vermögens gespendet hatte, dass er super Philanthrop ist und dass allerdings bei ihm die Frist abgelaufen ist, wo er Steuern zu bezahlen hätte in den USA und er dann lieber das Geld vorher gespendet hat, wo ich mir auch dachte, oh ja, der große Philanthrop, der um Steuern zu vermeiden, am letzten Tag, bevor er das Ding abgeben müsste, den Wisch, weil er sich sonst strafbar macht, das Geld spendet. Oh, ich bin beeindruckt von der Philanthropie. Das ist ja die Herzenswärme, die da durchströmt aus den Handlungen dieses Menschen. Ja, da muss ich übrigens noch mal was dazu sagen, wo du vorhin dieses Righteous Mind Buch da gelobt hast. Was mir da auf jeden Fall aufgefallen ist, die Tatsache, dass da ja auch behauptet wird, dass die religiösen Leute so viel mehr spenden würden. Und da muss man halt eben ganz klar unterscheiden. Also es gibt halt eben irgendwelche mit Romneys und so, die 5% von ihrem ganzen Vermögen an die Kirche geben, aber halt eben, was machen die denn damit? Also sich ein Palast hinbauen oder so. Das ist prinzipiell auch eine Spende, aber ja, also so wurde da halt so hingedreht, als wäre das halt auch so eine Freigiebigkeit, die dann irgendwie der ganzen Gesellschaft zugutekommt, aber da muss man halt noch viel mehr differenzieren und auch was so in Entwicklungshilfe gemacht wird von religiösen Organisationen, halte ich halt auch zum ganz großen Teil für sehr fragwürdig, also ja, wenn Missionierung als Entwicklungshilfe getan wird, dann ist das halt absolut Quatsch. Also, ich strecke euch nieder mit all meinem Geld. Oh ja, ich gebe mich dir hin. Ja, und die Probleme bei solchen Sachen sind halt wirklich mannigfaltig. Da habe ich vor kurzem auch noch von einem Fall erfahren, das war mir gar nicht so bewusst. Und zwar gab es wohl im Zusammenhang mit Osama bin Laden, wurde in dem Bereich, wo der sich vermutlich aufhalten sollte, wurde quasi eine Hilfsorganisation von einem amerikanischen Geheimdienst genutzt, um quasi Impfungen durchzuführen. Es wurde quasi so ein Impfungsprogramm durchgeführt, nur um quasi die DNA von den Verwandten von Bin Laden zu bekommen. Und das ist hinterher halt aufgeflogen. Der das gemacht hat, ist halt auch in Pakistan verurteilt worden. Und das hat dazu geführt, dass in Pakistan die Leute, die sowieso schon ein bisschen skeptisch sind, was viele Sachen angeht, was den Staat angeht, jetzt halt Doktoren nicht mehr vertrauen, weil die halt alle sagen, ja, die Doktoren, die wollen uns gar nicht helfen, sondern die wollen nur irgendwas anders mit uns machen. Und deswegen gibt es in Pakistan jetzt halt wieder so Sachen wie Polio und andere Krankheiten, die schon lange ausgerottet waren, weil sich die Leute nicht mehr impfen lassen, wegen so einem Desaster. Ja, und das möchte ich nur mal erwähnt haben. Es gibt halt sehr vieles auf der Welt, und ja, deswegen wobei, muss man alles differenziert betrachten. Das ist die gute und wichtige und richtige Anmerkung, wobei mir zum Teil dieses Argument, ich mache irgendwas falsch in meinem Land, weil fremde Länder Geopolitik betreiben und Außenpolitik haben. Das wird nicht ausgenutzt, gerade in Pakistan. Also da würde ich eher behaupten, dass halt die Rückwärtsgewandtheit mehr wichtig ist in der Entscheidung, das zu tun, wie jetzt tatsächlich dieser eine Vorfall so. Aber ich will auch nicht sagen, dass wegen diesem einen Vorfall nicht auch Leute gesagt haben, habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber dieses, wegen der Außenpolitik der USA, das ist bei mir, das ist ein schwaches Argument. Also so irgendwie nehme ich das den Leuten nicht so ganz ab. Also, weil es ein zu einfaches Argument ist. Also es gibt natürlich immer mehrere Gründe dafür. Es ist ja nur ein Beispiel, ein Einzelfall, Hashtag Einzelfall, nur um zu zeigen, es passieren einfach so viele Sachen, gerade im Umfeld auch mit Entwicklungshilfe und mit Spendengeldern, ja, und weißt du, die Leute, die dafür diese humanitäre Organisation gespendet haben, die wussten ja bestimmt auch nicht, dass die dafür missbraucht werden, ja, der eine, der da ins Gefängnis für gegangen ist, wer weiß, ob der überhaupt davon wusste, dass da was passiert ist. Deswegen ist alles sehr differenziert. Und zu Orban noch zu sagen, natürlich, die ganze Kritik an Orban ist natürlich auch gerechtfertigt, weil wenn Regierungen Listen erstellen, ist das generell nicht so super gut. Ja, weil wofür benutzen die diese Listen im Zweifelsfall? Um Excel-Tabellen zu füllen. Genau, im nächsten Artikel geht es auch um eine solche Liste, und zwar das, geht weiter, Crackdown on the Internet, der gerade im Endeffekt vor sich geht. Da wird Homeland Security jetzt eine Datenbank erstellen von 200 plus 1000 journalistischen Quellen, wie sie es bezeichnen. Und da geht es nicht nur um amerikanische Leute, sondern es geht halt um alle Leute, die sich irgendwie mit Nachrichten irgendwie befassen. Und so wie die Kriterien auslegen, würden wir tatsächlich auch darunter fallen. Ja, wir würden halt mit dem Weltraumaffen auch in dieser Datenbank bei denen landen. Und alleine deswegen ist es vielleicht mal interessant, sich das anzugucken. Ja, im Zusammenhang mit vielen anderen Gesetzgebungen, die gerade in Amerika passieren, ne, FOSTA, SESTA und viele andere Dinge. Ich bin in der Datenbank. Ich bin prominent. Ha! Nimm das. Was für diese Datenbank dann benutzt wird, entweder wird es halt, es wird, ne, für irgendwelche Systeme dann im Hintergrund benutzt werden. Vielleicht Fact-Checking-Systeme oder was weiß ich. Vielleicht ist es sogar gut, in der Datenbank drin zu stehen, weil man dann Journalistenstatus bekommt oder von irgendwelchen Algorithmen besser gewichtet wird. Ja, es ist halt nicht klar, wofür die Sache im Endeffekt benutzt werden wird. Apropos nicht klar, wofür die Sache benutzt wird. Wenn der Steuerzahler Menschen eine Ausbildung ermöglicht und diese dann in akademischen Journalen veröffentlichen können, die dann peer-reviewed werden, dann gibt es bestimmte Journale, in denen bestimmte Themen zur Sprache kommen, die merkwürdig erscheinen. Zum Beispiel hat man hier die Foucault, kennt ihr, Frankfurter Schule? Ja, Foucault, dieser Typ da. Ja, von ihm hat man das Wort Biopolitik ausgeliehen und damit die Präsidentenfamilie angeguckt, von Obama, halt den The First Dog, also den ersten Hund, also im Staat, also Bo Obama. Und man ist halt drauf eingegangen, wie denn jetzt sozusagen ja, der Hund, wie, was das mit den Hunden in den USA macht und wie sich das auf die Politik auswirkt und man das sozusagen das Kuscheln mit dem Hund managt und wie das denn sozusagen ja, in der Erforschung einfach dieser Management und Organisationsstrukturen rund um Abo, also den Hund, wie sich das denn so ergibt und wie das denn die interspezielle Familiennorm nach außen trägt und die Empathie, die dadurch innerhalb der Gesellschaft geschaffen wird. Also ja, Mensch-Hund-Beziehungen und was denn sozusagen die Doggy-Biopolitics für die Menschen bedeuten. Und ich finde es klasse, dass es Menschen gibt, die solche Artikel schreiben, weil das ist kostenlose Witzzeitung. Also nur, dass es halt viel Steuergeld kostet. Das ist das, was mich immer ein bisschen aufregt. Aber da habt ihr es. Also das ist nur abstrakt und im Detail könnt ihr nachlesen, wie es denn um den Hund Bo Obama bestellt ist. Wenn ihr denn nur wollt. Ja. Hier, das ist eine News darüber, dass im ehemaligen Ostblock, Visegrad-Staaten und Balkan, dass Far Right, also halt die Rechten sozusagen in den Diskurs immer weiter eindringen, in den politischen. Und ja, da habt ihr es. So. Ich wollte es, also der Artikel ist ziemlich interessant geschrieben, auch wenn er zum Teil Bullshit enthält, aber das ist sozusagen Informationen, die in der Anglosphere halt rumgereicht werden und das, da wird noch mehr drüber berichtet werden. Also über die Talking Points innerhalb den Artikel. Nicht unbedingt, weil die Talking Points alle richtig sind, sondern weil es halt an ein paar Stellen schon erschienen ist, wo man sich dann ausmalen kann, dass es halt öfters wiederholt wird als Information, wie es in diesem Artikel drinsteht. Und in diesem Artikel geht es um Orbans ökonomisches Modell und man geht darauf ein, dass Orban Trump relativ früh halt endorsed hat, also halt gehofft hat, dass er Präsident wird und auf ihn gesetzt hat. Und an sich wird in dem Artikel halt erklärt, welche ökonomischen Schritte Orban ja gegangen ist, um das Land voranzubringen und den Nachbarländern, denen geht es etwas besser. Vom Wachstum her, also Rumänien und Tschechoslowakei, also denen geht es etwas besser und Orbans Modell ist, dass man sozusagen Globalisierungsverlierern öfters einen Job verschafft. Zum Teil sind die Statistiken auch merkwürdig angepasst, also er hatte 750.000 Arbeitslose einen Job verschafft und davon sind aber 100.000, die in eine Kategorie fallen, dass man einmal pro Monat einen Tag arbeitet und dass das dann raus aus der Arbeitslosigkeit ist. Und an sich geht der Artikel ganz nett auf ökonomische Modell von Orban ein. Die Orbanomics, wie es ja ganz gerne in den Nachrichten genannt wird. Also mit den Zahlen schummeln die Amis aber schon zur Genüge eigentlich. Braucht der Trump da nicht nach Ungarn gucken? Hier geht Russland darauf ein, dass nach der chemischen Gaswaffenattacke, dass die halt eine false flag ist und gestaged, also dass es halt ja inszeniert ist und dass die Idee dahinter ist, dass man Russophobie verbreitet. Und ich glaube jetzt den Amerikanern und mit Erweiterung generell den westlichen Medien in Außenpolitik eigentlich so gut wie gar nichts. Muss halt aber auch sagen, dass ich es lächerlich finde, wenn die ankommen mit Russophobie. Keine Ahnung, Leute. Bekommt Eier oder so. Ich weiß nicht. Meine Fresse. Irgendwo passiert irgendwas und das Erste, was ihr schreit, ist, dass es geht da um uns. Ihr seid böse gegenüber uns. Also und ich weiß, dass der Westen innerhalb der Medien oft gegen Russland schießt, aber ich glaube jetzt nicht, dass sich dass in den USA jemand hockt, der einen Plan hat und sagt, wir müssen jetzt Russophobie promoten, indem wir eine Gasattacke fängen. Also, auch wenn es also da von der britischen oder Gasattacke. Also du, das mit deiner Analyse hier von Lavrov hast schon recht. Es ist halt echt dämlich. Ja, dieses ganze russophobe Zeug, das nee, Mann. Wobei es ja auch Gründe gibt, also Stage zu sagen, ist uns auch nicht so weit hergeholt. Es gab ein Leak von einer Sicherheitsfirma aus dem Jahr 2012, wo man davon gesprochen hat, wie man denn sowas stagen könnte. Allerdings war das nur ein Leak von einer E-Mail und du weißt ja nicht, was wirklich passiert ist danach. Yeah. Du kannst es im Voraus nicht sagen, wegen einer E-Mail von 2012. So, du hast einfach nicht genügend Beweise für diesen Claim. Also, ich meine halt einfach, russische Außenpolitik ist einfach zu sagen, so hier alles, was gegen Russland ist, ist sofort irgendwie russenfeindlich und das wird wiederum verwendet, um dann zu sagen, ja, guck mal, wie sehr die hier versuchen, uns zu schaden und wie stark wir sind. Also die nehmen alle Situationen, die auch so aufs feinste Kritik üben könnten an dem russischen Regime und drehen es so, dass das heißt, hier, nö, wir sind eigentlich super stark und super toll und ihr seid alle nur neidisch, ja. Das, nee, das ist es. Es ist eigentlich echt nichts wert. Nee, du. Was eigentlich komisch ist, weil sie werden ja teilweise über die Maßen kritisiert. Das wäre dann ja gar nicht notwendig, sich auch über diese Kleinigkeiten dann überhaupt aufzuregen. Ja. Es gibt ja genug Sachen, die irgendwie seltsam sind, auf die man mit dem Finger zeigen kann. Aber ja. Und hier geht es um Israel, dass das sagt, dass eine iranische Drohne abgeschossen worden ist und dann haben sie die Militärbasis angegriffen und haben sich aber nicht zum Angriff bekannt und da sind ein Haufen Kämpfer gestorben, also 13. Und in dieser Militärbasis waren aber 4 verschiedene Fraktionen, wo ich mir schon denke, Leute im Mittleren Osten, müsst ihr alles so kompliziert machen, wenn du zwar waren syrische Kämpfer, iranische Hisbollah und dann nochmal irgendwer und ich denke mir, Leute, das könnt ihr den Konflikt ein bisschen weniger kompliziert machen. So, also haben sie nach Karten gespielt oder was? Ja, aber weißt du, du hast dann 4 verschiedene Fraktionen, die in der Scheißkaserne wohnen. Ja. Ich denke mir, Leute, bitte, die Contenance, so, macht 2 draus. Ich, keine Ahnung, so. Weil das wird einfach zu kompliziert, so. Also eigentlich nicht, aber ja. Und hier in dem Artikel geht es halt darum, dass es eine neue Eskalationsstufe zwischen Israel und Iran ist, weil jetzt halt Leute gestorben sind und man eine Drohne abgeschossen hat, die bewaffnet war und jeder beschuldigt den anderen und es ist aber eine Verschlechterung der Sicherheitssituation in der Region. Also die Meldung wirkt unscheinbarer, wie sie ist. Vielleicht, hoffentlich, läuft sie auch im Sande, aber es ist halt ja nicht unbedingt gut, weil die Region eh schon aus allen Ecken und Enden mit Chaos am Platzen ist. Ja. Eben, ist ja schon mal irgendwas besser geworden. Ja, im Anschluss an die harsche Zuspitzung und die Rhetorik wurde ja jetzt eine konzertierte Aktion gegen Syrien gefahren, wo sich England und Frankreich und Amerika daran beteiligt haben. Und ja, ist natürlich eine weitere Eskalation der Lage. Sie haben allerdings explizit ist wohl darauf angelegt, nicht irgendwie den Russen zu sehr in die Quere zu kommen. Sie sind halt durch den libanesischen Luftraum beispielsweise gekommen, wo halt syrische Abwehrstellungen waren, aber keine russischen stationiert waren. Also die haben schon absichtlich vermieden, die direkte Konfrontation mit den Russen einzugehen. Allerdings haben die Russen darauf jetzt wohl so reagiert, dass sie halt jetzt so, ja, also die syrischen Truppen sich quasi mit den russischen Truppen zusammen teilweise bewegen und stationiert sind, dass diese Unterscheidung ja nicht mehr möglich ist. Und ja, deswegen kann man nur hoffen, dass es da nicht weiter eskaliert, weil wenn es zu einer direkten Konfrontation kommt, was ja bis jetzt immer noch nicht der Fall gewesen ist, dann sähe die Situation schon ganz anders aus. Ja, jetzt gibt es halt einige Leute, die sagen, ja, das ist nur eine Show-Demonstration gewesen. Manche Leute sagen, ja, da gab es wieder ein paar Raketen, die kurz vor ihrem Verfallsdatum waren, die musste man schießen oder abschreiben. Also da gibt es ja oder andere Leute sagen, ja, da wurden neue Waffen getestet. Und die eine Seite sagt voller Erfolg, die andere Seite sagt, ja, alles abgewehrt. Und das zeigt einfach nur, die Nachrichtenlage ist jetzt komplett zusammengebrochen in Syrien, weil unabhängige Berichterstattung von irgendeiner Seite zu bekommen, scheint mir relativ unwahrscheinlich. Ja, und in dem Artikel hier geht es um die, wie die internationalen verschiedenen Staaten halt darauf reagiert haben. Die meisten haben einfach nur gesagt, ja, finden wir nicht gut, beteiligen wir uns nicht, bis auf die paar, die ich vorhin genannt habe. Es gab mittlerweile auch schon eine UN-Anhörung dazu und vor der UN-Anhörung wurde dann beschlossen, dass dieser Einsatz nicht zu verurteilen ist. Und ich weiß nicht, ob es da jetzt noch neuere Ereignisse in den letzten Stunden gab, aber die Lage wird immer unübersichtlicher. Das ist das Fazit zu Syrien. Yay! Und das ist dann auch das Fazit für den Weltfrieden leider. Direkt. So, kommen wir mal zu einem anderen Teil der Welt. Südamerika. Erstmal allgemein zu Brasilien. Eine Sache, Brasilien hat im Moment ein relativ großes Problem mit Flüchtlingen aus Venezuela. Ich glaube, zu Venezuela muss ich nicht allzu viel sagen, aber das ist mittlerweile so weit eskaliert, dass Brasilien jetzt wohl die Grenze mittlerweile dicht gemacht hat. Du hast wohl zu viel imperialistische Propaganda der kapitalistischen Verwertungsindustrie gelesen. Venezuela ist eine Utopie und ich verbitte mir jede Kritik an. Ja, das war nur eine neue Meldung, die ich heute gelesen hatte. Es gab schon andere Meldungen, die ich schon mal vorgestellt hatte von Leuten, die aus Kolumbien durch Venezuela nach Brasilien fahren, um da quasi irgendwelche Raubzüge zu begehen. Also die haben die Grenze jetzt erstmal dicht gemacht, aber das nur dazu. Es gibt einen Präsidentschaftswahlkampf und im Endeffekt gibt es zwei besonders herausragende Leute, die sehr stark im Medienfokus stehen. Und zwar ist das einer, der traditionell links steht und einer, der traditionell eher rechts steht. Wobei man sagen muss, in Südamerika ist generell eher linkslastiger als, also einer auf dem rechten Spektrum wäre eher so anzusiedeln wie in Europa als wie in Amerika. Nur einfach, um so ein bisschen den Maßstab zu verdeutlichen. Und der alte Präsident Lula ist im Endeffekt jetzt von einem Gericht verurteilt worden wegen Untreue. Die Details kann man sich da wirklich sparen, weil jeder Präsident von Brasilien, da gehe ich einfach davon aus, der hat Dreck am Stecken und muss sich deswegen halt mit allen Leuten es immer gut stellen, um nicht verurteilt zu werden. Und jetzt ist es im Endeffekt so, dass der ehemalige Präsident verhaftet werden sollte und dann hat sich quasi eine Demonstration von Linksaktivisten haben sich quasi um den geschart und haben die Verhaftung verhindert. Und auf der anderen Seite sind die gleichen Organisationen von den gleichen Linksaktivisten zu dem anderen Präsidentschaftskandidaten gegangen. Da geht es hier in dem Artikel drum. Und die blockieren halt das Haus von dem, dass er einfach nicht durch seine Tür rauskommt zu irgendwelchen Veranstaltungen. Und es sind einfach teilweise so viele Leute, dass die Polizei die ja einfach auch nicht wirklich fernhalten kann. Und das ist ein chaotischer Präsidentschaftswahlkampf in Brasilien. Ja, das kann man sich mal durchlesen, ist interessant, sich das anzuschauen. Ist ja hier nicht so viel im Fokus. Sind jetzt nicht die dramatischsten Verhältnisse, aber die haben einfach auch, ich sage jetzt mal, ein sehr starkes Aktivistenpotenzial auf der Straße, was halt auch für Brasilien neu ist. In der Form. Ja, das ist ja ein etwas älterer Artikel. Da geht es im Endeffekt auch nochmal um die allgemeine National Defense Strategy von Amerika, die ja festgelegt wurde. Und im Endeffekt geht es darum, weniger die Militärstrategie wieder mehr auf zwischenstaatliche Konflikte auszulegen, auch in der Rüstungspolitik, also in der Beschaffungspolitik von Material und solchen Sachen und weniger auf Antiterror-Einsätze zu setzen, wie es vorher der Fall war. Und dann nochmal der Hinweis, die National Defense Strategy zu lesen. Es sind, glaube ich, nur 10 oder 12 Seiten auf Englisch. Verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. das einfach nur ein paar Hintergrundinformationen auch, ja, auch zu sagen, wie es aussieht in Syrien. Ne? Einfach nur ein paar militärische Hintergrundinformationen dazu. Ja. Der wichtigste Aspekt finde ich halt, dass halt die die größten Rüstungsaufträge mehr auf solche Sachen ausgelegt werden, die halt mehr gegen staatliche Akteure gerichtet sind. Und ich habe da weniger Russland und mehr im Iran im Hinterkopf, aber das ist nur Spekulation meinerseits. Ja, mal eine relativ gute Nachricht, und zwar es gibt ja Rohstoffe, die sogenannten seltenen Erden, die werden für Elektronikkomponenten benötigt, heißen seltene Erden, weil sie entweder sehr selten vorkommen oder sehr schwierig zu fördern sind und oder noch behandelt werden müssen, um gewisse Reinheitsgrade zu erreichen. Und ja, da hat man jetzt mit neuen, ja, mit neuen Sensortechniken im Endeffekt ein Reservoir gefunden im Meerschlamm im japanischen Seegebiet. Da kann man einerseits davon ausgehen, dass es nicht nur da diese Reservoire gibt, weil das halt eine neue Art ist, diese Sachen zu messen. Ja, das Wasser mit selten. Bitte? Das Wasser mit selten. Ja, also was heißt selten, sind die immer noch, weil benötigt werden sie auf jeden Fall, und das sind trotzdem nicht massive Quantitäten. Und ich vergleiche das jetzt mal, man kennt ja diese Ölsandsachen in Kanada, wo Öl aus dem Schlamm quasi extrahiert wird. Und das ist natürlich ein extrem aufwendiger Prozess. Ja, und jetzt kann man sich überlegen, vom Meeresgrund den Schlamm erstmal hochzuholen und dann das Zeugs rauszuschaffen. Also die werden selten bleiben. Ja, aber es geht halt da auch um einen Trend, der sich halt irgendwie immer wieder neu zeigt, wenn halt bestimmte Rohstoffe knapp werden. Dann gibt es einen technischen Fortschritt und entweder werden die Rohstoffe nicht mehr benötigt oder es werden neue Lagerstätten gefunden. Ja, man darf aber da auch die geopolitische Dimension nicht außer Acht lassen. Also, dass China ja momentan eigentlich die Hände auf dem Handel mit seltenen Erden hat und auf vielen Vorkommen und dass die halt überhaupt nicht erfreut sein werden, dass in ihrer Machtsphäre auf einmal jemand auch mit dem Zeug handelt. Also. Genau, und das ist natürlich allerdings eher eine langfristige Angelegenheit. Und die Stätten, die dort gefunden werden, sind nicht in den üblichen Gebieten, wo es halt zwischen Japan und China um Drangsalierung geht. Ja, also eher so südöstlich. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Es war irgendwo auf der Karte auch der Artikel. Bei dem Artikel war irgendwo auch eine Karte, wo es drauf war. Aber ja, ich meine, das Thema mit dem Phosphor, dass der Phosphor knapp wird, hatten wir ja vor kurzem. Und ja, vielleicht, ne, wird das auch irgendwie so gelöst. Wäre meine Hoffnung. Ne, Peak Oil verschiebt sich ja auch immer weiter nach hinten. Ja, und hier ist nochmal ein Artikel von der Electronic Frontier Foundation. Die hatte ich ja einmal in dem Zusammenhang sogar kritisiert, dass sie mit dem Thema irgendwie so, sich noch nicht so stark beschäftigt hatten. Hier haben die einen guten Artikel zusammengefasst. Und hier geht es im Endeffekt um das, was ich halt Crackdown on the Internet nenne. Es gibt verschiedene neue Gesetzgebungen in Amerika, die im Endeffekt die Grundlagen, auf denen das Internet, wie wir es kennen, heute basiert, mehr oder weniger unterhöhlen. Unter anderem geht es da ganz konkret um eine Sache, die betrifft die Haftungsfreistellung von Plattformen, wenn sie veröffentlichte Inhalte anbieten. So, also wenn ihr ein Posting macht und ihr schreibt da irgendwas Illegales rein oder ihr ladet, was weiß ich, irgendwas hoch, irgendwas Illegales, irgendeinen raubkopierten Star Wars Film, warum auch immer man das machen wollen würde, aber gut. Ja, dann die Plattform, die bereitstellt, kann dafür nicht unbedingt direkt haftbar gemacht werden. Ja, es ist so. Und jetzt im Zusammenhang mit Bekämpfung von Prostitution, Menschenhandel und Kinderpornografie wurde halt ein neues Gesetz gemacht. Foster. Und ja, da wird diese Klausel im Endeffekt für bestimmte Sachen ausgehebelt. was im Endeffekt für die ganzen Internetunternehmen eine krasse Rechtsunsicherheit bedeutet. Es gab auch schon ein erstes, in Anführungszeichen, Opfer, und zwar die Internetseite Backpage. Die hat zwar einen relativ zweifelhaften Ruf, dass man halt da irgendwie sich mit Pornstars treffen kann oder halt irgendwie Prostituierte mieten kann und so weiter und so fort. Deswegen auch der Zusammenhang mit Menschenhandel, Kinderprostitution. Ja, aber es ist im Endeffekt nur eine Kleinanzeigenseite, und wie bei vielen Kleinanzeigenseiten haben die halt Spezialsparten, und diese eine Spezialsparte wurde jetzt auch, ja, dicht gemacht vom Justizministerium. Die haben die Sache einfach komplett verboten und dicht gemacht. Der CEO hat auch sich schuldig bekannt, muss jetzt für 5 Jahre ins Gefängnis gehen. Und das ist ein extremer Präzedenzfall, weil das einfach ein Präzedenzfall ist. Es wurde irgendwann mal festgelegt in der sogenannten Section 230 of the Communications Act. Unter Bill Clinton wurde das festgelegt, dass es halt diese Haftungsfreistellung gibt, aus einem guten Grund, den man sich denken kann. Und wie gesagt, das Internet, wie wir es kennen, ist darauf aufgebaut. Dass es jetzt in Amerika auch soweit ist, ich meine, wir kennen hier in Deutschland Sachen wie das Netzdurchsetzungsgesetz, was ja auch genau in diese Kerbe schlägt. Aber Amerika ist halt die Grundlage für die Internetinfrastruktur immer noch. Und deswegen, wenn da so ein Gesetz verändert wird, werden einige Unternehmen ihr Geschäftsverhalten ändern. Oder sie werden vom Markt verschwinden. Ich finde, das ist ein Thema, womit sich jeder mal ein bisschen beschäftigen sollte, weil... Ja, das ist ein ganz, ganz böses Thema. Apropos Thema, mit dem sich jeder mal beschäftigen sollte. Jeder von euch hat sich doch schon mal gefragt, wie sah denn die Bevölkerung von England und Wales 1801 aus? Und wir haben hier eine hervorragende Illustration, eine Grafik darüber, wie die Bevölkerungsbeschaffenheit, die Bevölkerungsdichte 1801 in England und Wales war. Chris müsste nur noch etwas nach unten scrollen und dann werden wir diese wunderbaren Informationen in unseren frontalen Cortex aufnehmen können. Schaut euch diese wunderbare Karte an. Sie ist einfach wunderschön. Ich finde es einfach wichtig, weil wir uns viel zu selten die Frage stellen, wie war die Bevölkerungsdichte in England und Wales 1801? Weil das sind einfach die Fragen, die mich antreiben. Also ich stehe morgens auf und frage mich, wie war die Bevölkerungsstruktur in England und Wales 1801? Ebel, was willst du damit sagen? Worauf willst du hinaus? Die ante Karte ist das, habe ich doch gerade schon mal deutlich festgestellt. Ist das alles? Geht es nur um die Bevölkerungsdichte von England und Wales in 1800? Eins. Aber nur weil dich das vielleicht nicht so interessiert, OPEX, finde ich das schon ziemlich frech, dem Abel da so über den Mund zu fallen. Ja. Oh, tut mir leid. Ja. Das ist schon eine Mikroaggression gewesen. Du hast meine Fifis verletzt. Und jetzt aber ihr seid gerade richtig hart russophob, oder? Also, weißt du? Also mich würd mal die Karte interessieren. Einmal schottische Bevölkerung, vor Primae-Noctis-Doktrin und nach Primae-Noctis-Doktrin. Und wie viele Schotten wirklich wahre Schotten sind. Ja, genau, darum geht's ja. ja, genau. Und natürlich eine Karte, wie die Bevölkerungsbeschaffenheit 1688 bei der glorreichen Revolution in England aussah. Das wäre natürlich auch interessant. Also, ihr kennt doch die glorreiche Revolution. Ja, dachte ich es mir. Nein, Quatsch. Der Effekt von Ad hominems bei der Evaluierung von Annahmen von Wissenschaftlern. Hier ist ein Paper, ein psychologisches, was sich darauf beschränkt, festzustellen, wie einfach oder wie schwer es fällt, Menschen Fakten von Wissenschaftlern zu übergeben, hinzureichen und dann die Glaubwürdigkeit mit einem Ad hominem, also mit einem persönlichen Angriff, dann die Tragweite der Fakten entweder zu entkräften oder halt eben nicht zu entkräften. Und rausgekommen ist, dass halt sozusagen der Vorwurf, dass eine Fremdfinanzierung vorlag oder dass es komplett fabriziert ist, dass es fast genauso schwer fällt in der Glaubwürdigkeit, wie wenn man halt einen tatsächlichen wissenschaftlichen Versuch nimmt, die Daten zu entkräften. Und ich fand es einfach ganz interessant, Weil es ja immer heißt, ja, Atominem, das soll es nicht machen. In der Debatte hat es nichts zu suchen. Nichts zu verlieren. Und tatsächlich ist ja auch ein Atominem von einem anderen Intellektuellen oder tatsächlich dann von einem Wissenschaftler das größte Kompliment, was du bekommen kannst, weil die andere Person einfach nicht mehr weiter weiß. Aber was bei den Menschen ankommt und was der Idealzustand ist, das sind ja immer zwei verschiedene Sachen. Und ich fand es einfach interessant, dass du mit Angriffen genauso weit kommst wie mit einem Rebuttal, also mit einer Entkräftigung des gegnerischen Arguments. Und da kann ich nicht zustimmen, weil da bei den Leuten, die da mitgearbeitet haben, drei Frauen dabei waren. Ja, und dieser Ad-Hominem-Effekt, der hat auch überhaupt gar nichts damit zu tun, ob es irgendwie relevant ist, ja, wenn es nur irgendwie Sinn ergibt, ja, wenn man zum Beispiel sagt, hier, der Name von einem der Autoren dieses Papers ist Noah, ja, und irgendwie ist das so ein, habe ich den Eindruck, das ist so ein christlicher Spinner, so, es hat überhaupt nichts mit dem Paper zu tun, aber damit kann man einfach auch wenn es, ich habe es mir das gerade einfach total ausgedacht, ja, aber alleine das würde schon reichen, dass man das gar nicht mehr so ernst nimmt, das ganze Paper. Ja, obwohl jeder das Paper natürlich ernst nehmen sollte, auch wenn ich es jetzt nicht geprüft habe. Ja. Der Effekt ist sehr stark. Ja. Wir hatten es in der letzten Zeit ja davon, dass in der Trump-Campaign, dass ja, man gesagt hat, dass es eine böse, böse Firma gab, die einen Persönlichkeitstest gemacht hat und die dann die Daten, die Inhalte, die man über die Menschen herausgefunden hat, die diesen Persönlichkeitstest gemacht hat, hat man dann eine Auswertung unterzogen und hat dann auf die Menschen, bei denen man am ehesten Erfolg sich verspricht, politische Werbung geschaltet, weil du hast einen Persönlichkeitstest, wenn du die Big Five Personality Trait nimmst, kannst du relativ genau vorhersagen, in welches politische Spektrum die Leute fallen. Und damit konnte die Trump-Campaign einfacher Werbung schalten. Und ich fand es ganz interessant, dass sich die Medien darüber das Mundwerk zerrissen haben. Man kann jetzt solche Methoden gut finden oder schlecht finden. Was halt feststeht, ist, dass Obama 2012 eine ähnlich fragwürdige Strategie gefahren ist, bei der man versucht hat, die Menschen zu erreichen, die man sonst schwer erreichen kann, wo man aus Datenbanken die Telefonnummer nicht abfragen kann. Und dann hat man den Unterstützern eine App gegeben, die danach gefragt hat, ob man Zugriff auf die Freundesliste haben kann, um dann sozusagen Informationen abziehen zu können, um dann besser Werbung für diese Menschen, die unterm Radar sind, schalten zu können. Und man hat damals gesagt, dass es ein ziemlich großer Erfolg ist und dass das gegnerische Team ja einfach nur nicht so gut mit sozialen Medien umgehen kann und dass es der Weg der Zukunft ist. Und jetzt hat Trump eine ähnlich, ja, sagen wir mal, rüchige Methode verwendet, um besser Werbung schalten zu können. Und ja, bei ihm ist es pfui pfui, bei Obama war es hui hui und Medien müssen sich manchmal vielleicht einfach mal um die Google-Suche bemühen oder generell ein Gedächtnis haben oder Integrität oder irgendwie so Dinge, weil entweder finden wir das bei allen Kampagnen blöd, bei allen gut. Ich persönlich finde es nicht schlecht, wenn die Werbung mehr personalisiert werden würde, weil dann musst du keine Werbung sehen, die dich eh nicht interessiert. Aber es kannst ja auch einen Adblocker holen, ich weiß nicht, so, ja, ist halt auf jeden Fall ein wichtiger Talking Point bei den Amis, sozusagen. Ja, und dazu möchte ich auch noch sagen, dass es bis heute so ist, dass dieser ganzen Datenreichtum, nenne ich ihn mal, den der Obama sich damals in dieser Datenbank akkumuliert hat, dass der immer noch auf diesem Datenschatz sitzt und dass der Obama diesen Datenschatz nicht der Demokratischen Partei zur Verfügung gestellt hat im letzten Präsidentschaftswahlkampf. Und das ist einer der Gründe, warum Hillary verloren hat. Ich habe es schon mal gesagt. Und ich möchte noch mal den Hinweis geben, das kann man nachlesen im Buch von Donna Brazile. Das war nämlich die Präsidentin von der Demokratischen National Convention zu dem Zeitpunkt. Die hat das selber gesagt, hat das selber geschrieben. Ja, und die hat überhaupt gar keinen Grund dazu zu lügen. Es ist eher überraschend, dass sie das überhaupt zugegeben hat. Ja, das Problem ist nämlich gewesen, dass diese Datenbank nicht zur Verfügung stand und dass deswegen eine Strategie gefahren wurde, die nicht funktioniert hat. Ja, weil es wurde ein zentraler es wurde ein zentraler Pool geschaffen an Geld, um diese Daten zu bezahlen und diese Daten dann allen Leuten lokal zur Verfügung zu stellen. Aber weil es diesen Datenpool nicht gab, hatten die Leute vor Ort lokal nicht genug Geld, um einen ordentlichen lokalen Wahlkampf zu machen mit normalen Plakaten und was es sonst so gibt, weil die keinen Zugriff auf diesen Topf hatten. So, wie gesagt, kann man alles nachlesen bei Donna Brazile in ihrem Buch. Finde ich, war tatsächlich interessant, das zu lesen. Obwohl es natürlich auch sehr viele absolut schlimme Sachen drinstehen, die überhaupt nicht stimmen, aber warum sollte sie das schreiben, wenn es nicht stimmt? Ja, so. Hier ein sehr, sehr, sehr guter, sehr langer Artikel, den ich allen ans Herz legen kann, der sich irgendwie mit dieser ganzen Facebook-Sache und Daten und Mark Zuckerberg-Anhörung vor Senat und so. Wer sich dafür interessiert, soll sich einfach diesen Artikel durchlesen. Hier steht wirklich alles drin. Das ist im Endeffekt einer aus der Szene, der einerseits die Business Practices beschreibt, dann auch die Mentalität in dem Unternehmen beschreibt, aber auch technische Entwicklungen beschreibt. Er geht unter anderem auf einen Punkt ein, den ich sehr wichtig finde. Dass es einen sehr großen Unterschied zwischen geschlossenen und offenen Systemen gibt. Facebook ist beispielsweise ein geschlossenes System, weil halt zentral reguliert werden kann. Und wenn du eine Facebook-Message rausschicken willst, muss der andere auch einen Facebook-Account haben. Und im Gegensatz dazu eine E-Mail, es ist egal, ob du bei Yahoo oder bei Gmail oder bei web.de oder GMX oder sonst wo bist, deine E-Mail-Adresse, du kannst trotzdem allen die E-Mail schicken. So. Und auch auf solche Aspekte wird in dem Artikel eingegangen und ich kann ihn wirklich wärmstens empfehlen. Ich habe selten so was Gutes, eine gute Beschreibung der Sache gelesen. Und natürlich alle verkaufen alle Daten, die sie verkaufen können, immer. Und lasst euch bloß nicht irgendwas anderes erzählen. Ja, hier haben wir einen Erpressungstrojaner. Ransomware ist ja ein Thema und hier haben wir eine etwas humoristische Kampagne mal wieder. Ein Erpressungstrojaner, der im Endeffekt ja, sich auf den Computer aufspielt bis und die Sachen erst wieder freigibt, wenn man Players Unknown Battleground spielt, was ja ein sehr beliebtes Spiel ist. Ich habe selber noch nicht gespielt und ich habe mir den Trojaner auch noch nicht eingefangen, also musste ich es bis jetzt auch noch nicht spielen. Allerdings ist das ein Trojaner, der einerseits quasi seine Lösung direkt mitliefert. Ja, und zwar gibt es ein Passwort, das man auch eingeben kann und dann ist das nicht mehr und das wird halt gleich mit dem Trojaner mitgeliefert und man kann auch einfach irgendeine Datei TLJ oder PUBG.exe oder irgendwie sowas nennen und dann macht der Trojaner das auch. Das ist im Endeffekt keine Ransomware, die irgendwie Geld verlangt, sondern mehr oder weniger ein Prank. Manche meinen, es ist eine Marketingaktion, allerdings glaube ich nicht, dass sie zugeben würden, dass das eine Marketingaktion ist, weil ja, aber fand ich interessant, weil das ist mal ein lustiger Ansatz für diese Sache mal wieder. Erpressungstrojaner passt dann aber nicht ganz, ne? Spiel das Spiel und sonst was, ja, sonst sage ich dir, du sollst das Spiel spielen. Spiel das Spiel, mach jetzt. Und wenn du nicht dabei lächelst, dann komme ich. So genau, Facial Recognition, ne? Dass die dann so die Mundwinkel erkennt. Ja, die Datenschutzgrundverordnung. Ich möchte das Thema nochmal immer wieder sagen, weil es ist ein wirklich großes Thema und einen Monat haben wir noch und dann werden wir alle die Veränderungen spüren. Einige Sachen gibt es schon, die jetzt noch nicht so tiefgreifend sind, wie beispielsweise Google hat jetzt eine neue Funktion, dass man E-Mails generieren kann, die sich quasi, ich nenne es mal, automatisch dann selbst zerstören. Ja, das hängt mit dem Recht auf Löschung zusammen, was eingeklagt wurde gegenüber Facebook, aber hat auch Hintergründe mit der Datenschutzgrundverordnung. Und die Datenschutzgrundverordnung, die wird halt von den Unternehmen jetzt umgesetzt. Und ja, das wird zur Folge haben, dass teilweise Service nur noch beschränkt möglich sein werden, außer für halt große Unternehmen und Leute, die diese großen Unternehmen als Plattform nutzen. Ja. Hier haben wir ein Praxisbeispiel, wo es auch um die Datenschutzverordnung geht. Und zwar wird hier einfach nur mal ganz kurz und knapp erklärt, wie im Endeffekt die Bürgerrechte im Fall bei dem DSGVO aussehen. Und zwar kann man die Sachen zwar einklagen und man kann sie anfordern und die Unternehmen müssen sie rein theoretisch bereitstellen, aber die großen Unternehmen, die können sich einfach mit technischen Details rausarbeiten, dass sie einfach sagen, ja, die Information, die ihr braucht, die ist in Anführungszeichen so tief in unserer Systemmatrix vergraben, Anführungszeichen Ende, dass es einfach zu viel kosten würde, dass, also es ist ein Missverhältnis zwischen den Kostenaufwand, den wir hätten, um die Daten zur Verfügung zu stellen. Und das ist halt eine Ausrede, mit der sich kleine Unternehmen nicht rausregen können. Das heißt, die Datenschutzgrundverordnung bringt im Endeffekt für Verbraucher nichts, es sei denn gegenüber kleineren Unternehmen. Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Läuft in Europa. Ja, und weiter geht's mit den Upload-Filtern. Ja, also so viel Neues kann ich wirklich nicht dazu sagen. Hier kann man mal von der Julia Reda, ja, ich sage zur Dame nichts, aber es ist eine interessante Zusammenfassung, was halt mit den Upload-Filtern jetzt im Endeffekt, wie der Ablauf ist und was man befürchten muss. Ich habe es ja alles schon gesagt. Im Grunde genommen ist es auch einfach so, wie man sich es vorstellt. Man will irgendwas hochladen und es geht einfach nicht. Und dann kriegt man eine Meldung, ja, das darfst du hier leider nicht hochladen wegen Grund X. Hatten wir ja beispielsweise im letzten Stream mit GitHub. Da wurde ja auch schon mal so ein Stück Code gezeigt, was dann so angezeigt würde, ne, es widerspricht halt irgendwelchen Paragraphen und deswegen darf es nicht hochgeladen werden. Gibt es auch auf Deutsch den Artikel, aber ich fand die englische Version irgendwie sympathischer zu lesen. Das ist doch voll gut eigentlich, weil dann hast du einfach eine Möglichkeit zu sagen, nein, halt, stopp, keine Nazis im Netz. Also wenn man... Es ist halt auch wieder so eine Sache... Für kleine Privatpersonen, für verbraucherschutztechnische Sachen gibt es einfach so viele Ausnahmen für Unternehmen, dass verbraucherschutztechnisch dann nicht viel bei rumkommt, außer Verwaltungsaufwand für die Unternehmen und Ausreden für besonders große Unternehmen. Also wird nicht mal das Minimalziel von keine Nazis im Netz erreicht damit. Tja, das Ziel ist wohl der Weg. Hm. Ja, der Weg ist das Ziel, meine ich. Schon okay. ZDF und European Web Video Academy vereinbaren Entwicklungspartnerschaft. Juhu! Ja, genau. Das ZDF setzt bald Leuten, irgendwelchen YouTubern oder so, die Krone auf. Können die uns eine Krone aufsetzen? Wollen wir, dass die uns eine Krone aufsetzen? Wir kriegen nur eine Dornenkrone. Genau. Und eine Million. Jeder. Ja. Eine Million Klage, ja, jeder. Ist ja ein schönes Reservoir an Leuten, die bekannt werden wollen. Hast du schon die aussortiert, die eigentlich gar nicht so den Drive haben und kannst genau die abstauben, die für Geld eigentlich alles machen? Das ist einfach nur laufende Werbeplakate oder was? Ja, oder halt eben vorher schon mal schauen, irgendwie, wie die so eingestellt sind. Cool. Ja, damit dir nicht sowas passiert wie bei PewDiePie und am Ende hat der irgendwie so einen Humor, den man gar nicht tragen kann. Distanzieren muss man sich davon. Ja, die gab ja die Woche auch viel Bohai um diesen Echo-Preisverleihung, wo irgendwelche bekloppten Rapper das Ding da gewonnen haben und es gab hin und her, ob die jetzt antisemitisch sind oder nicht. Oder ich glaube, die sind einfach doof. Also, ja, der Spruch war schon doof. Ja, und vor allen Dingen Echo oder auch dieser Grammy in Amerika, das sind meistens noch auch so die überflüssigsten Preise eigentlich. Ja, aber sie haben ja jetzt nach der Geschichte wohl eine Novelle angekündigt. Also bisher war das ja immer so, dass stumpf die Leute den Preis gekriegt haben, die am meisten verkaufen. Ja, eben. Das auch schon diesen Äffchen da geführt hat, aber es soll jetzt sich ändern. Aber das wird sich ja auch divers geändert. Wenn der Gambino was mit meckern hat, da wird auch was geändert. Ja, ist auch so ein moralisches Übertier in Deutschland. Tja, ist eine moralische Ruine, sonst ist der nix. Also. Das ist auch so ein Medienfutzi geworden, ekelhaft. Ja, meine ich auch ungefähr. Genau wie der Niedecken von BAP oder so, ey. Da kann man sich nicht nur die Leute wie Farin Urlaub oder Bela B hier zugute halten, die das halt nicht so nötig haben. Haben die sich nicht auch an diesem Pro-Asyl? Ich überlege, ich kann mich erinnern, wie die früher auch zensiert wurden. Und wenn man das einfach vergleicht heute, ich meine, ich fordere das bei niemanden, aber manche von den Liedern sind ja heute noch zensiert, weil die damals mal irgendwann zensiert wurden. Das könnte man doch vielleicht mal aufheben, oder? Ja, bei Spielen passiert es ja. Ich weiß nicht, wie das mit Songs ist. Ist die debil noch indiziert wegen dem Schlaflied? Das wäre ja lustig. Keine Ahnung. Damals gehört auf meine erste Klassenfahrt nach Berlin hier. Ruff und runter, die Debilen. Und das Schlaflied immer zweimal und alle haben mitgesungen. Hey, das so nicht. Schluss mit lustig. Kann ich so weitergehen? So nicht. Nee, jetzt ist auch Schluss. Ja. Ja, gebt euch keinerlei kulturmarxistischen Einflüssen hin und lasst euch nicht gendern. Und geht in den Wald. Eine Empfehlung. Guckt euch alle die aktuelle Folge von den Simpsons an. Das können wir ja hier nicht zeigen, aber guckt euch auf jeden Fall die aktuelle Folge von den Simpsons an, die jetzt gerade rausgekommen ist. Aber macht es, nachdem ihr die Simpsons auf euer Handy geladen habt und ihr im Wald auf einer Parkbank sitzt, dort ein Bier öffnet, das genießt und dann Simpsons anguckt und euch denkt, der Wald ist frei von kulturmarxistischen Einflüssen. Abel, irgendwann im Wald ist doch widersinnig. Abel, irgendwann werden einfach hunderte an Leuten einfach irgendwo in einem Wald sich versammeln und dann da zusammen Simpsons schauen und Bier zischen. Okay? Dann kommt die chinesische Regierung und räumt sie weg. Genau, ja, also Public Viewing im Wald mit Simpsons. Ein Affe kann doch nicht in den Weltraum geschossen werden, wenn er nicht vorher in den Wald gegangen ist. Das funktioniert so nicht. Du musst erst in den Wald gehen und dann kannst du in den Weltraum geschossen werden. Das sind Basics. Das kann ich unterschreiben. Ja. Ja. Und du musst ein Bier trinken, um die Schwerelosigkeit zu simulieren. Genau. Hirschquelle. Ich war so froh, schon mal anzufangen mit Bier trinken. Hier unten können wir alle fliegen. Jo, ja, lasst euch gut, nicht Leute, ändern. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.